Mit Voranalyse, Tendenz, Uses, Sendungsbewusstsein gepaart mit Halbwissen, Deluxe Podcast über Medien, Internet, Gesellschaft, Kultur und Trash. Da muss ich irgendwie noch eine Begrüßung machen und so. Oh Gott, es gibt einen Kater-Talk, gibt das, hey. Ja, also meine sehr verehrten Damen und Herren, die dann jetzt dem Podcast lauschen, die haben irgendwie auf dem Sofa oder unterwegs irgendwo, herzlich willkommen zu der, glaube ich, etwa vierten Ausgabe von der Mikroanalyse. Wieder in Basel mit dem Philipp und mit dem Christian, heute zusammen. Zum zweiten Mal dabei. Genau, also zum zweiten Mal mit dem Christian und mit dem Philipp. Insgesamt haben wir die vierte Ausgabe. Ich habe es natürlich schon am Anfang irgendwie völlig, das mit dieser Nummerierung irgendwie völlig versaut. Also es ist ein Horror, schon beim dritten Mal irgendwie. Ich war nicht ganz schlüssig, ob ich das kurze Intro, das irgendwie 10 Minuten geht, ich selber gemacht habe, als Nummer 1 selber eigentlich nur noch nicht. Aber ja, ist auch egal. Das letzte Mal, wo wir hier zu Basel waren, oder ich zu Basel war, das war irgendwie im Juli. Schweine heiß, inzwischen ist es doch recht frisch. Es ist Herbst geworden, wir sind auch nicht mehr an der Feldbergstrasse, sondern an der Hammerstrasse im Café Hammer, im sagenumworbenen, legendären, aufkopierten, nie erreichten Café Hammer. Vielleicht müssen wir erwähnen, dass wir alle drei ein bisschen schlapp sind. Das ist heute sozusagen der Kater-Talk. Wir versuchen das gleich irgendwie einigermaßen anständig auf die Bühne zu bringen. Wir haben doch als ein oder andere interessantes Thema. Vielleicht können wir einfach schauen, was ihr so in den letzten, was ist das, 2 Monate? Ich glaube, es war Juli. Ziemlich genau 2 Monate ist es her. Ich würde übrigens gerne die Kadenz ein bisschen erhöhen, dann müssen wir mal in unseren Terminen irgendwie arbeiten. Ist nicht einfach gewesen, diesmal mit. Ist nicht, nein. Und wenn ich meinen momentanen Kalender anschaue, wird das auch, was mich betrifft, nicht viel einfacher. Aber auf das kommen wir auch später. Ja, Christian, willst du von deinem, was, in Schweden bist du in der Ferien gewesen? Ja, wieder an der Coupe WM. Ah, genau, Coupe, übrigens Coupe. Das erste Mal, als ich von dem gehört habe, von dem komischen skandinavischen Wurfspiel, oder was ist das? Ja, Geschicklichkeitsspiel. Genau, ist wirklich von euch. Trinkspiel können wir sagen. Ah, ja, okay. Da wird fleissig Aquavit getrunken während dem Cup-Spielen. Nein, oder ist das ist gefährlich, eher Bier. Ihr Bier? Okay. Aquavit ist das. Also machbar gibt es aber auch. Also. Okay. habe ich wirklich tatsächlich von euch mitbekommen? Habe das vorher noch nie von dem gehört. Inzwischen tatsächlich habe ich jetzt auch in Luzern schon gesehen, Leute Cup spielen. Also anscheinend ist das ein Trend. He? Ja, das ist schon mal. Noch nie am Abflachen. Wir haben jetzt aber erst am 8. September ein Turnier organisiert im Schützenmatt. Ja. Im Schützenmattpark zu Basel. Das war eines der grössten. Also von der Schweiz, oder? Und dann kommen wir von der ganzen Schweiz? Also wir haben belgische Teams gehabt. Ah, genau. Da wir halt auch an die WM gehen und die haben halt Kontakt ein bisschen und es ist eigentlich sehr gut besetzt gewesen. Also von der EM sind die besten 4 Mannschaften sicher gewesen. Die Schweden reisen halt nicht so gerne, das sind ja alles Nazis. Die finden es toll, wenn Leute, nein, die finden es immer toll, wenn Leute aus dem Ausland kommen zu ihnen, aber was? Nein? Also auf dieser Insel bist du ja eben nicht in Schweden selber, also schon in Schweden, aber zwischen der Ostsee auf so einer kleinen Insel. Etwa 2 Stunden hast du mit dem Auto von oben nach unten. Dort sind sie weder wirklich gebildet. Also das ist Südschweden? Also das ist, ja, das ist Ost. Also in der Ostsee, östlich von Schweden. Ah. Schon recht im Süden, es ist recht warm. Also zwischen Schweden und Dänemark? Nein, zwischen Schweden und Estland. Also zwischen Schweden und Estland? So irgendwie, ja. Was? Du hast die Ostsee hier Schweden und dann Dänemark ist unterhalb von Schweden. Ja. Das ist recht. Ja, du hast 3 Stunden mit der Fähre vom Festland, bis du auf die Insel kommst. Okay. Wie heisst sie schon wieder? Gotland heisst die Insel. Die Hauptstadt heisst Visby, das war die erste Fernsehstadt. Okay. Also mal, das heisst mal sehr prosperierend irgendwie. Ein Jahr lang sehr prosperierend, dann sind die Deutschen von der Polizei. Und sie war auch vom schwedischen König besetzt, dann von den Russen. Weißt du, alles möglich, Viking, alles möglich. Das ist ja sowieso Skandinavien schon noch recht spannend, sowieso. Ja, es ist sehr viel von den anderen besetzt worden. Naja, Dänen sind ja mal sehr mächtig gewesen. Die Schweden auch. Aber das lernen wir jetzt. Da gibt es interessante Theorien über Dänen. Ich kenne ja zu wenig aus der Aber eben auf dieser Insel. Du bist eben von der Hauptstadt, heisst Städtli eigentlich, bist noch eine Stunde gefahren, bis du dort bei denen Käfer warst, ja, wo der stattfindet. Und das ist so der Cup-Event überhaupt, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, es hat Vor- und Nachteile. Okay. Die selbsternannte WM. Ja, also man kann sagen, es ist die WM. Und es hat aber von 200 Mannschaften, die teilnehmen, hat es 12 ausländische Mannschaften. Ja. Und im Finalturnier dann am Samstag ist das ein Freitagsturnier oder Samstagturnier. Am Samstag ist das richtige Turnier. Dort hat es vielleicht noch 64 Mannschaften, sind es dann etwa 60. Ja. Und sie haben auch den Plan so gemacht, dass per Zufall die Schweizer gegeneinander spielen mussten. Ah, ja. Und sich gegenseitig rausdatschen. Und im Finale war es dann genau gleich gewesen wie letztes Jahr, wo man gegen die gleichen Mannschaften gespielt hat. Aber ja, halt den Spielplatz drehen verloren hast, statt gewonnen. Aber okay. Aber dafür, Wir sind aber doch so weit gekommen. Ja, ja, das schon. Also eigentlich ist es mal Zeit für nicht schwedisch. Aber das ist aber jetzt nur so, also der Unterton hat so impliziert, dass das irgendwie nicht gutiert irgendwie worden ist. Also es wird besser. Am Anfang von 3 Jahren, das erste Mal war es ein bisschen, jetzt einfach das Gefühl ist komisch gewesen. Mhm. Du fühlst dich auch nicht willkommen. Ehrlich? Es ist wie so, was mache ich jetzt da, die anderen, weißt du, so fremde Leute bei unserem Turnier. So ja. Aber es ist besser geworden schon. Ja. Also vor 3 Jahren, vielleicht sind wir einfach auch blöde sicher, weißt du, wir sind auch immer besoffen eigentlich. Und, dort ist es noch schlimmer, also die Schweden sind viel schlimmer. Ja. Also die sind sturzbetrunken schon am Nachmittag, die können nicht mehr stehen. Und jetzt hat es auch, das würde jetzt geheißen, bitte trinken doch keinen Alkohol während dem Turnier. Ja. Bitte, also nichts ist verboten. Und zur Nacht kommt die Polizei beritten und kontrolliert alle. Das ist das einzige Fest, das die Jugendlichen haben dort, weißt du, einmal im Jahr. Von diesen scheiß Dörfern dort. Das heisst, die alle auch sturzbetrunken, die Jugendlichen, können dann nachher saufen, machen Lärm und die Polizei kommt. Du darfst erst mit 20 Suff in Schweden. Hat es aufgenommen? Ja, nicht nur weiter. Eben, du darfst erst mit 20. Und dann bei 10 schauen. Und wenn du mit 20 bist, musst du. Also, du hast auch Konsumverbot. Ja. Nicht einfach nur verkaufen. Oh. Dann müssen sie es ausleeren und sagen, ich bin junge Leute. Also, vor allem so. Okay, aber jetzt, gleich, also, zu mir das Bild machen. Also, das ist. Coop, das ist ja schon, also das ist so eine skandinavische Geschichte. Also das ist dort so irgendwie. Es sind wahrscheinlich von dieser Insel dort erfunden worden, wegen dem ist die WM. Ah, okay. Gut. Und jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, das ist unglaublich. Und mein Hirn irgendwie ist so wirklich so ein bisschen auf Halbmast. Halbmast? Hirn auf Halbmast, kann man das sagen? Ich glaube, das Hirn nicht. Das ist eine sehr schöne Aussage. Ist halb tot sozusagen. Also, Halbmast machst du eigentlich das Fahnen, wenn jemand schon gestorben ist. Aber ja, genau. Das Hirn im Fahnenmast. Was es genau heisst, ist jetzt Loni, aber es ist nicht gut. Ja. Also, aber das ist nicht genau das, was ich wollte fragen. Also, aber das ist schon, die mitmachen, das sind auch, also auch Ältere und auch, also es ist nicht jetzt einfach nur jetzt eben irgendwie Jugendliche oder Jugendliche. Nein, dort spielt es eigentlich von jung bis alt. Ja, und ja. Die, die gewinnen, fast immer, die kommen auch von dieser Insel selber und spielen. Ja. Und sie Familienväter, die sind 40. Ja, ah, okay. Also, ja. Die spielen auch schon Zeit. Ja. Und dann sind die viert worden? Wir sind viert worden. Ja. Und gewinnt man dann etwas, wenn man viert wird? wenn man viert wird, gewinnt man handgraviertes Schnapsgläschen mit WM. Aber wenn man dritten Platz dann hast du eine Medaille und, und Geld. Ein bisschen, nicht viel. Also dritten Platz waren irgendwie 200-300 Stutz. Alle sechs. Ja. Da bist du eine 16. Mannschaft mit drei. Okay. Und am ersten Platz ist für die Mannschaft etwa 2000 Stutz. Ja. Okay. Also, wegen Geld machst du es definitiv nicht. Und wie lange sind ihr da gewesen? Wir gehen gerade eine Woche. Okay. Um uns ein bisschen akklimatisieren. Ja. Es ist einfach auch. Sie haben ein anderes Coup-Format als wir. Okay. Wenn wir vielleicht schnell irgendwie kurz erklären, wie das Coup überhaupt funktioniert. Das kann man nicht. Das ist, also ich weiß ja auch, wie es geht, aber ich weiß auch, es gibt irgendwie so Holzklötze, so viereckige. Man schmeißt gegenseitig zwei Mannschaften, hast du 5 Wächter auf der Rundlinie und dann hast du Wurfstäbe, 6 Stück. Und dann tust du das auf deine Team-Members aufteilen, die 6 Wurfstäbe. Und dann musst du halt abschießen. Aber das ist alles, oder was? Nein, das ist schon noch kompliziert, aber man kann es auch nicht erklären. Man kann es nicht erklären, okay. Es ist so einfach, dass man es einfach muss einmal spielen. Aber gibt es nicht irgendwie auch noch so einen König oder so? Doch, der König, das ist wie eine schwarze Kugel. Du musst einfach am Schluss musst den König umwerfen, mhm. dann ist gewonnen. Und in Basel machst du das zwischen den beiden Uhren umgekehrt. Mhm. Das ist die Basel-Regel und die hat sich in der Schweiz eigentlich durchgesetzt. Ah, okay. Das ist von vorne. Ja. Zeit, was Zeit. Ja. Das ist einfach noch ein bisschen mitzumachen. Okay, wie lange geht das so ein Spiel? Zwischen eine halbe Minute und unendlich. Ah, ehrlich? Aber im Schnitt kannst du mir sagen, 4 Stunden, eine halbe Stunde. Ah, okay. Sicher hast du gerade ein Spiel von einer Stunde länger. Ja. Das ist lang. Das ist so ja, okay. Aber es gibt immer wieder. Also, aber du bist nicht der Schwede gewesen? Mm-mm. Nein, okay. Aber das kann man schon sagen, das haben ihr da so zu Basel so angefangen. Also? Basel und Baden sind so die Hochburgen. Ja. Und Draniosha. Ich glaube, du kennst schon gar nicht den Kollegen. Der war schon Schweden gesehen ja. und hat das zurückgebracht. Ah. Und sind in Basel auch schon andere Leute, die ja. es auch schon gespielt haben. Also wir haben von denen jetzt Turnier, die wir jetzt organisieren, im 13. Mal den Schurschott. Das haben wir übernommen jetzt nach 7 Jahren von der ersten Generation von Coupe-Spielern in Basel. Ja. Und jetzt haben wir das übernommen, die Organisation. Okay. Interessant, ja, vielleicht. Es ist wirklich niedlich, es ist ein Samstagnachmittag, halt einfach ab 10 Uhr, wenn es geht bei gutem Wetter, am Kuh spielen und zufüllen. Aber macht man dann irgendwie dann auch irgendwie ein Turnier oder ist das dann einfach irgendwie so wie beim Billard, so Challenge? Also das heisst, die gewöhnen, die sind dann einfach immer drin und die Nächsten kommen dann und die herausfordern bis... Nein, es ist schon turniermäßig, es ja. ist meistens Gruppenspiel, aber es gibt verschiedene Modi. Modi. Okay. Und es gibt auch Rangliste in der Schweiz. Also, ja. Es gibt auch Einzelturnier, sonst mal als Dreier. Gibt es denn auch irgendwie schon eine Schweizer Kupfvereinigung oder so? Ja, nicht offiziell. Nicht, also okay. Im Morden hat es immer die Schweizer Meisterschaft gegeben, im Juni. Aber das Jahr das erste Mal nicht, weil sie den Platz nicht bekommen. Ja. Zu viel Lärm am Ufer vom See da. Nein, ehrlich, unglaublich. Nur, also nicht einfach nur wegen Kupfen, sondern einfach allgemein. Ja. Das haben wir jetzt Belegungsplanung gemacht. Aber ich glaube, bei denen ist langsam die Luft raus. Ich habe jetzt erst 10 Jahre organisiert und jetzt langsam. Ah, doch schon, okay. Ja. Aber es gibt auch eine Art Meisterschaft, sozusagen, wo du im Internet kannst du deinen Gegner supporten und dann gegeneinander spielen. Cool, okay. Nächsten Sommer komme ich auch mal Schützenmatt. Schützenmatt Tag sind wir. Ja, ist sehr schön. Sehr schöner Park. Ja, das ist sowieso super. Nein, gerade die Parks, das ist sozusagen so ein Mangel. Wir haben kaum Parks. In also, Zürich hast du keinen Park. Nein, in Zürich auch nicht. Ja. Es ist auch keine Plätze in Zürich. Nein, es gibt nur einen WC-Platz einfach. Auf der Landewiese? Ja, aber das ist nicht zentral. Nein, das stimmt. Ja. Also es ist schon schön dort. Schon, und am See ist auch easy, aber ehrlich gesagt wirklich so. Ja gut, im Ding, chinesischer Garten. Aber das ist auch nicht so zentral. Ja doch, das, Mann, das ist ja mal echt zentral. Stimmt, das ist eher. Aber who cares about Zürich? Das finde ich auch. Die gehen wir auch noch ab und zu zum Arbeiten und so. Das sind 2 Pärchen. Ja, in Basel hast du die am Laufmeter. Überall. Das stimmt. Ja. Schön, Schweden. Gut, Kup, komme ich nächsten Sommer mal vorbei. Du sagst, es gibt ein Hort, gibt es ein Turnier. Ah, okay. Ich bin in der Badi. Jetzt ist der Badi dort im Hort. Kakel, Kup, Luzern. Sehr schöner Name, sehr schön. Es gibt sicher aber 15 Turniere in der Schweiz. Also ja. In Schweden gibt es 3. Ah, ehrlich? Also in der Schweiz ist es populärer eigentlich als in Schweden. Ah, ja. Aber ich finde jetzt das nicht so cool irgendwie. Die wissen das gar nicht. Die wissen das nicht. Scheißegal. Das ist denen Scheiße, die finden das nicht geil. Die fragen nicht einmal, die schwätzen nicht. Also jetzt müssen wir gleich nicht auf das sagen. Also, das ist mega schräg, weißt du, wie gut also, jetzt, wie viele sind die denn jetzt dort drauf? Also in Schweden spielst du mit 6 Mannschaften, das heisst, du bist 6er-Team. Aber wir sind 5 Schweizer Mannschaften, das heisst 30 Schweizer. Ja. Wo halt einfach schon mal, ja, dann auch Ferien machen. Ja. Mit allen Konsequenzen. Aber der ist mir wirklich so, also, und die finden zwar irgendwie, ist noch nett, dass er kommt, dann zahlt man auch eine Startgebühr, nehme ich an. Nein, das hast du genau gleich viel. Nein, aber... Genau aber ja, aber alle zahlen, also, aber ich zahle eine Startgebühr, ja, ja. Also wie alle anderen auch, ja, ja. Oder? Also das heisst, es sind 5 Teams, die nochmal Startgebühr zahlen, ist ja gut. Aber dann finden die das nicht irgendwie wahnsinnig amazing und fantastic wie damals? Ja, nicht von Schweizer. Du lernst nur, wenn du Schweden kennenlernst, dann lernst du vom Festland kennen. Also klar gibt es ein paar, kann man schon, aber meistens musst du mit denen sprechen und so. Und dann, Das ist völlig schräg, ich check das auch nicht. Weißt du, du kommst 2000 Kilometer aus der scheiß Schweiz, kommst du da rauf. Vor allem auf dieser Insel irgendwie ist es wirklich. Das ist halt so die Ferieninsel von Schweden und ich glaube, da hat man schon genug von diesen scheiß Schweden. Okay. Im Festland. Da haben wir noch mehr andere, die ich gar nicht, noch nicht mal richtig verstehe. Aber das Geile ist, finde ich, in Schweden sagst du Nein, wie in Bern, oder? Ja. Oder Nein sagst, und auf dieser Insel sagst du wirklich Nein. Wie in Basel hast du gesagt Nein. Das ist echt geil. Sehr schön. Das ist die grösste Zement- oder Portland-Zementfabrik gerade von Europa jetzt auf dieser Insel. Das ist mega geil. Das ist aber mehr so ein Szenenalltag unter den Nicht-Schweden. So. Ja, voll. Von wo kommen die so? Schweiz, Deutschland? Deutschland, Belgien. Ja. Deutschland vor allem. Mhm. Deutschland sind recht gute Teams. Ja. Die sind aber auch auf Basel von zu uns. Ja. Und mit denen, weißt du, mit den Kontakten und so, dann reise ich auch gerne mal. Ja. Ist noch easy. Also das heisst eben, das ist genau die kennt man dann auch und dann sieht man sich und so. Voll. Ja. Das macht auch viel aus, dass man mit den Teams schon mal kennen und es ist lustig. Alle außer Schweden. Die kommen ja nie irgendwann mal anders an. Aber es ist wirklich. Okay. In der Schweiz, in Deutschland ist eigentlich am meisten Turnier. Ja, sehr schön. Cool, gut. Dann kann man sich auch, glaube ich, gibt sicher auf YouTube schöne Videos, wo man anschauen kann, wie das geht und so. Ich habe einen Zeitraffer auf unserer Homepage vom Turnier, recht geil. Okay. Und einer von uns hat einmal... Wie ist denn eure Homepage? Tschurschott.ch. Tschurschott.ch. Du musst schreiben. Ich will das auch merken. Und eben auch meine Kollegen, die auch mit mir das Turnier organisieren, sind da bei uns recht aktiv und schreiben immer Berichte und so. Ja. Du bist auch Journalist. Das ja. Sehr schön. Ich meine eben, es gibt tausend Möglichkeiten für eine interessante Freizeitgestaltung. Die einen den Club spielen, die anderen machen irgendwie Podcasts und so. Oder irgendwelche komischen Roboter zusammenlösen. Okay. Also, keine Ahnung. Ach, ist das schön. Ja gut, Philipp, du bist in den USA, erst der Letzte, oder? Bist du erst gerade zurückgekommen? Ja. Hast du das richtig mitbekommen? Ich bin ja schon wieder 2 Wochen da. Ja. Aber ich bin auch nur eine Woche gewesen. Du bist für eine Woche in den USA. Für eine Woche in den USA. Also 3 Tage gewesen, oder? Ursprünglich war es für 3 Tage gewesen, aber dann habe ich gefunden, ich mache noch ein bisschen Ferien dahinter. Das war irgendwie eine spezielle Gelegenheit gewesen? Ja, es ist eine Konferenz, cool, oder? Ja, es war so Open Frameworks Entwicklungs Treffen gesehen. Okay. Open Frameworks ist so das Toolkit, das ich halt für alles benutze. Ja. C++ Toolkit. C++, das habe ich auch schon gehört. Ja, ja, da ist ein halber Computer mitgemacht. Ja. Und das ist wo gewesen? In Maine. In Maine. Ich, bin ja, ich muss ja vielleicht schon sagen, ich meine, ich bin ja tot. Ich bin weder in Schweden hier gewesen, noch in den USA. Horror. Ich und Reisen, das ist eine Geschichte für sich. Ich sage mir immer, ja, jetzt will er mehr und so. Und aber, ich reise auch nicht gerne. Ich reise schon, bis ich dann mit ihm ist gut, aber so die ganze Planung, sich zu entscheiden, ich gehe dann irgendwie für 3 Wochen in die USA. Das ist ja das Problem. Das ist so ein Problem. Also zum Beispiel bei mir ist es noch so ein bisschen eine Bemerkung im Moment der Fall, dass ich das ganze Jahr irgendwie nie eine Ferien genommen habe. Ausser ich habe irgendwie so die Brücke gemacht und habe Tage nach Pfingsten und nach Ostern irgendwie frei gehabt. Da habe ich doch noch ein bisschen. Aber das ist auch nicht richtig. Und ich wirklich, es ist fast noch schwierig geworden im Geschäft, wo ich arbeite, dass ich doch noch irgendwie noch meine Ferien nehmen kann. Jetzt habe ich doch noch 3 Wochen im Herbst. Aber es ist mir wirklich so ein bisschen so. Wenn die amigs kommen, Anfangs Jahr oder Ende Jahr, du müsstest dir noch die Ferien eingeben für nächstes Jahr. Und ich muss so, wow, hallo? Ferien eingeben für nächstes Jahr? Weißt du, ob ich eine Ferien will oder brauche? Also, aber das ist nicht, wenn ich keine Ferien mache. Aber du hast ja, genau. Doch, ein bisschen schon. Ja gut, das ist ja aber auch nicht... so ein Tag. Ja, ja okay, jedenfalls. Aber Maine, das ist ja so, das ist Ostküste, Nordostküste. Stelle ich mir sehr schön vor. Also respektive, mein Bild von Maine ist sehr schön. Ja, es ist ein bisschen wie Jura. Ja, okay. So wir sind in so einer Cabins in the Woods gesehen. Mm. So, Stephen King wohnt dort ja auch gerade um den Ecken. Mhm. So sieht es dort auch so aus. Ja. Also, es hat jeder so sein Holzhütchen gehabt, irgendwo im Wald. Und der Wald hat wirklich ausgesehen wie im Jura, also Tannenwald. Mit dem schönen, dem weichen Tannenmoosboden. Ah, sehr schön gesehen. Traumhaft. Dann haben wir den ganzen Code von Open Frameworks ausgedruckt. Sind aus in die Sonne gesessen mit dem ausgedruckten Papiercode. Wie viele Seiten sind das gewesen? Wie viel weiß ich nicht, aber es ist so ein 5 cm, 4 cm Papierstapel gesehen und dann haben wir da aufgeteilt. Nein, jetzt aber sorry, also jetzt muss ich mir das tatsächlich so vorstellen, dass sie irgendwie ein Horde Nerds irgendwie und die drucken sich den Code, wieso drucken man sich den Code aus? Also wieso, was ist denn? Gefunden, das können wir machen. Und dann haben wir das gemacht. Das ist mal anders. Nein, das ist noch lustig, also du bist so... Hast du also ein bisschen zu zweit über das Blatt Papier und von schau mal da, das, wie ist das mit dem? Okay. Und dann hast du eben können draußen auf dem Balkon sitzen und hast mal etwas anderes gesehen. So auf der Veranda, auf der. Ja. Ah, wie heisst das so schön? Porch. Porch, genau, stimmt, das ist also. Porch hätte ich heute gehabt. Ja, genau. Also, das finde ich aber innen etwas recht Geiles. Porch ist super. Porch ist super. Ja, so eine so Vorstellung, so irgendwie, so ein paar Häuschen und alle haben so ihre Veranda überdacht und dann kannst du draußen hängen und dann gehst du mal zu den Nachbarn oder so. Schon. Ich wünsche dir mehr in der Stadt mehr Porches. Ja. So vom Haus grillen. Das stimmt, ja. Das ist so ein bisschen. Wir machen es ja auch ohne Porch für uns. Ja. Vorne ja. Letztes Sommer haben wir ah, ehrlich? Für ja. uns vor dem Fenster gegrillt. Das ist eigentlich, ja, müssen wir, da bin ich viel zu scheu, glaube ich, für so Zeug. Ich bin nieder, ich finde eigentlich auch, das sieht man auch zu Luzern immer wieder. Das sind ja dann meistens eher so irgendwelche Migranten. Jetzt haben wir auch noch Besuch. Irgendwo Besuch. Jetzt haben wir Besuch. Möchtest du auch noch mit, mitreden? Du musst jetzt aber irgendwie noch 1,5 Stunden hier oben bleiben. Nein, kann ich nicht. Wo hast du wieder? Ich habe zu allem eine Meinung. Nicht? Wir haben auch nicht zu allem, wir haben zu allem eine Meinung. Ja, später ist es schwierig oben im Tschüss. Tschüss. So, also warten wir auch wieder. Das ist halt so, mit dem muss man rechnen. Das ist um das bildlich darstellen, wir sitzen im Kaffee Hammer vorne und man kann halt einfach Türen aufmachen und reinkommen, wenn man denkt, sie sind offen. Genau. Und wir haben gesehen, dass du so grosse Schaufenster hast, schon schön. Genau. Ich muss sagen, es ist aber noch lustig, ich habe mir eigentlich am Anfang, wo ich mir überlegt habe, also mit Podcast bla bla, eben, das habe ich ja letztes Mal gesagt, dass ihr eigentlich so, sowieso zu oberst auf meiner Liste gestanden sind, da habe ich mir eh überlegt, das könnte man eigentlich im Hammer machen, wir könnten mal Hammer Talk sagen. So, aber nur das so. Haben wir auch schon überlegt? Jedenfalls, also wir sind jetzt, ja nein, das ist einfach, das ist, man muss ja nicht über das Hammer reden. Es findet einfach da statt. Ja, eben, trotzdem, spannend, das ist für die Leute, die dann da sind. Ah, du meinst, ah, dass Leute irgendwie würden müssen zulassen? Ja. So live, aha. Ja, ich habe mir ja überlegt, eigentlich so... Nein, weißt, ohne das, ohne Publikum? Nein, nein, auch mit, aber so eine andere Geschichte, so eine Musikvideodiskussions, also respektive... Man schaut Musikvideos, ich und der Pascal streiten uns, ob das gut ist oder nicht, und die Leute müssen zulassen. So habe ich mir mal überlegt, dass wir das eigentlich hier da machen könnten. Weil ich mich mit dem Pascal immer sehr gerne auch streite. So. Das ist sowieso einer von meinen Lieblingsstreitfreunden. Wir haben uns ja extrem gerne, aber wir streiten da sehr, sehr häufig miteinander. Menschen zum Streiten. Genau, ja. Und wenn wir uns doch auch schon ein paar Jahre kennen, können wir uns auch relativ ehrlich sagen, was wir voneinander halten. In gewissen Sachen. Aber ist egal, in der Fall sind ihr da zu Main gekocht. Wie viele Leute, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Leute sind ihr dort anwesend gewesen? Ja, sind wir gesehen, 10, glaube ich. Okay. Also, es war so auf Einladung gewesen. Ja. Ah, das heisst, es ist ja, also wirklich so, richtig so, also da muss man jetzt vielleicht schon sagen, das ist so sehr eine elitäre Veranstaltung. Das war sehr elitär, wir sind die ganze Zeit versnappt da gewesen. Hummer gegessen. Ich habe noch nie einen Hummer gegessen. Ich kann nicht. Ist das geil? Ist schon noch geil. Ja. Schwierig, so zum Auseinandernehmen. Ja, so. Du musst es aufbrechen. Okay. Loco. Ja. Nein, aber da sind wir dort oben gesessen. Dann haben wir noch den Code irgendwann mal so ausbreitet und dann hat sich noch ein drin gewälzt, also es ist sehr... Also aber das sind ja wie, also wo sind denn die Leute alle gewesen? Sicher eben Amerikaner, nehme ich jetzt mal an. Ja, vorwiegend Amerikaner. Und dann hat es einen Neuseeländer gehabt, der aber mittlerweile in Wien wohnt. Mhm. Und es ist interessant, irgendwie ein Holländer, der aber jetzt in den USA wohnt. Mhm. Ein Australier ist sogar extra gekommen. Der hat richtig lang gehabt, um dort hinzukommen. Ja, aber alles. Ich bin der einzige nicht native Englischsprechende. Ich sehe es aus dem Englisch sprechenden Raum. Ja. Immerhin ein halber Name. Genau. Der halbe Name schon. Ja. Aber gut, dort habe ich mich dann schon nicht mehr so richtig so extrem amerikanisch schnell gefühlt zum Teil. Das ist schon einmal ein aber sind das sind wirklich. Nein, weißt du was? Anders angefangen. Also das Open Frame, also das C++, wann ist denn das entwickelt worden? Also, was ist Open Frameworks oder C++? Also, ist nicht das Gleiche. Nein, C++ ist okay. Einfach so ein Programmiersprache, weil die ist schon alt. Ich glaube, irgendwie in den 80er. In Schwedisch, glaube ich sogar. Nein. Das könnte sein. Das heisst auch so Symbianes Haustrupp oder so etwas. Oder? Vielleicht irre ich mich da auch. Nein, Open Frameworks ist eigentlich darauf aufgebaut, auf C++. Und das gibt es jetzt schon irgendwie so 7 Jahre oder so. Ja. Das ist halt so eine Open Source Technologie, also so Code. Und da gehe ich jetzt aber schwer davon aus, dass die das entwickelt haben, die sind dort gewesen. Ja. Oder die haben das also organisiert. Alle, aber okay. Ja, weil es Open Source ist, entwickeln ja alle. Also jeder, der will, kann irgendwie etwas dazu beitragen. Genau. Aber es gibt natürlich schon ein paar, die so ein bisschen das Kernteam sind. Ja. Das sind vielleicht so viele. Also irgendjemand hätte es ja mal müssen irgendwie entwickeln. Ja, also man muss ja zuerst etwas entwickeln, anfangen und dann sagen, das ist Open Source und das mal rausschmeißen wie irgendwie Linux. Zum Beispiel. Ist Open Source, oder? Linux ist Open Source, Das ist etwas vom Bekanntesten, oder? Was Open Source ist, Linux. Ja, obwohl am meisten genutzt wird wahrscheinlich so Zeugs wie Firefox. Ja, ist Open Source. Thunderbird ist auch. Und OpenOffice. Genau, brauche ich, ist jetzt LibreOffice. Ja. Obwohl ich das nicht ganz checke, das ist ja eigentlich ja von Sun. Also OpenOffice ist von Sun. Die haben das wie, also ich meine, die machen genug Stutz mit ihrem, was machen die, so Businesslösungen, ja, also so Datenbanken und so. Java haben die entwickelt. Okay, und dann sind die noch so, ist das der Allison? Nein, der ist Oracle, der Larry Allison. Ich glaube. Wer ist der bei Sun? Gibt es nicht das einen Oberguru, wo wir irgendwie den Namen können? Keine Ahnung. Ich brauche wenig Sun-Produkte. Ich habe das eben nie so gecheckt, aber die haben das wie so, wir sind auch noch nett und wir machen da etwas. Ja, die haben dann schon so Zeug. Das ist eigentlich noch schön, okay. Aber jetzt gibt es ja das LibreOffice. Okay, ist das besser? Ist noch lustig. Ja, besser weiß ich nicht, das ist nur so gesehen, ich weiß auch nicht genau. Aber OpenOffice ist halt schon Open Source, aber irgendjemand sagt dann trotzdem, das kommt rein, das neue Zeug und das nicht. Ja. Und irgendwie sind zu viele von der Community einfach nicht zufrieden gewesen mit Tempo oder mit dem, was angenommen wurde. Dann ist dann sie gefunden, wir machen jetzt einen Fork. Ja. Also das ist, wenn du halt irgendein Open-Source-Produkt sagst, eine Gabel. Wir nehmen nachher eine Gabel davon, eine Weggabel und führen das in eine neue Richtung weiter. Ah, das englische Wort Fork ist auch ein Gabelig. Also das heisst, das ist nicht nur einfach das Essgerät als Gabel, sondern auch... Nein, das kannst du glaube schon, also das sagst du schon nicht so oft, aber es geht. Ja. Aber in dieser Branche ist das... Ja, eher als Verb dann. So. Zweige, To fork. Ja. Okay. Da lernt man immer wieder etwas. Das ist Das ist jetzt, wo ja irgendwie das Schweizer Fernsehen endgültig irgendwie auf dem absteigenden Ast ist. Aber das lernen wir jetzt. Wir haben jetzt über Forking geredet. Das ist nicht so zu Fuck. Okay. Wo wir alle drauf zu reden kommen, ist wir sind immer noch im Main, im wunderschönen Main. Es ist wirklich wunderschön im Main. Ja. Und dann bist du noch auf New York gegangen, oder? Dann erst 3 Tage auf New York und dort bin ich im schlimmsten Hotel, wo ich je gesehen bin. Okay, erzähl das dort. Das war auch eins von den Türen. Ah, ehrlich? Ja, das war so mitten in Chinatown. Das ist so, wie wenn es so einen Actionfilm gibt, wo irgendwelche... Man sieht so in Chinatown, also ins Herz gehen, so Thriller. Es gibt immer die Flüchtlingsstationen, wo ganz viele Chinesen aufeinander liegen, mehr oder weniger. Etwa so ist das gesehen. Es war wirklich noch cool, so mit in so einem Hinterströsschen. Also mit so Dauermieter und so? Also die ersten 2 Stocks sind recht so ein bisschen gelbliche Wände und ziemlich versifft und irgendwie so ein Katzenklo in den Ecken und so. Und dort sind, glaube ich, alles chinesische Dauermieter in den ersten 2. Und dann im 3. Stock oben ist es so ein bisschen auf. So ein bisschen schön frisch gestrichen und ein bisschen schöner gemacht. Und das ist dann so das Hotel für Touristen. Wie viel ist es zahlt? $50? $50. Was? Und das war wirklich so ein Zimmer gewesen. Es ist sowieso die Cubicles, die es so in Büros gibt. Aha. Also es ist ein Zimmer, es hat knapp ein 90er-Bett reingepasst. Und dann ist nebenan noch durchlaufen in so einen kleinen Schrank. Aber ganz kleinen. Und die Wand ist nicht bis zur Decke gegangen. Oh nein! Und dann hast du nein! Du hörst alle Geräusche, die Leute in der Nacht irgendwie von sich geben. Oh Gott! Das ist ein Horror! Rassenschlag mit dem Teamseil. Oh Gott! Ja. Und das Licht ist die ganze Nacht an. Was? Ja. Ich bin irgendwann aufgewacht und ich war noch ein bisschen im Jetlag und so. Und ich hab gefunden, jetzt ist morgen, ich stand mal auf, es ist hell und so. Bin ich so aufgestanden, schaue mal auf die Uhr, 2:30. Dann habe ich ein verzweifeltes Mail an einen geschickt, der halt auch im Mail war, wo ich wusste, er wohnt in New York, das Hotel ist verdammt scheisse. Dann habe ich echt zu dir pennen. Habe ich dann können. Ja. Dafür hatte ich dort eine Luftmatratze, wo ich dann eine halbe Stunde nachdem ich draufgelegen bin, habe ich gemerkt, ich habe ein Loch. Also schlaftechnisch ist es von der Hütte in Maine, wo ich so ein riesiges Doppelbett für mich allein hatte und das ist meine so gasbetriebene, ist in New York dann ziemlich bergab gegangen. Ja. Ich habe ja einen Freund von mir, der Manuel, der Musiker ist, der Feldermelder, mit dem mache ich nächstes Mal einen Podcast. Der wohnt ja die halbe Zeit in New York und weil seine Freundin eine Stelle an einer Uni hat, die ist irgendwie Biologin oder so. Und das ist eine Privatuni und die haben tatsächlich eine Wohnung an der Upper East Side. Okay. Ich glaube, das ist doch, wenn ich mich enttäusche, eines von den teureren Pflaster irgendwie. Aber ist das im Central Park? Ja, ja, also das ist wirklich so mit Concierge und so. Also, ja, dort ist es im Fall nicht toll. Nicht. Also, vielleicht wenn man wohnt schon, aber wenn ich durchkomme bei den Concierge, so ja. Häuser, die aussehen, als wäre es ein Hotel, finde ich cool. Ja, das ist wirklich so. Ich muss jetzt endlich mal auf New York gehen. Das ist alles so super, aber jetzt nur, also das ist ja schon so. Also, ich meine, das heisst aber wirklich, wenn du ein anständiges Hotelzimmer willst, also so einigermaßen, wenn man sich irgendwie gewöhnt ist, sonst so von Europa oder so. Was muss man da abdrücken? Dass man irgendwie... Kommt auf Arbeit im Zentrum oder nicht? Ja. Aber dann musst du wahrscheinlich schon irgendwie so $80, $90 ja, und dann ist okay. Auch so ein Zimmer. Gut, das geht ja eigentlich auch. Also wird dann nicht so ein super Zimmer sein. Nein. Aber ich bin eben letztes Mal, als ich da war, bin ich in so einem Hostel noch gewesen. Das habe ich einfach nicht mehr wieder gefunden. Also ich habe schon gewusst, wo es ist. Aber die Webseite noch nicht mehr gefunden. Nein. Und dann ins Hostel selber kommst du eben nicht wirklich. Es war ein bisschen versteckt. Ja. Also die Türen nicht angeschrieben. Das war wirklich super gewesen, das Ding. Ja, ja und die Groove zu New York so. Ja, ist super. Ja. Jedes Mal denke ich, muss da ein bisschen länger sein. Ja, ja. Also bin ich schon länger gesehen, ja. Aber... Nein, ist grandios in New York. Und jetzt ist ja... Jetzt muss man vielleicht eben... Wir haben sofort, dass der Christian kurz angetönt. Du bist ja halb Amerikaner, dein Vater ist Amerikaner, oder? Ja. Du weißt, du hast ja den grandiosen Nachnamen Whitfield. Ja. Sensationell. Das ist ja besser. Das ist ein sensationeller Name, das ist schon besser als Müller oder Bühne. Ja, sicher. Whitfield. Mir kommt zwar immer am Anfang, wenn ich mich erinnere, als ich dich kennengelernt habe, ist mir immer die Sängerin in Whitfield in Sinn gekommen. Also die hat einen Hit drin gehabt. Wie? Ah, okay. Du bist ja nicht, ich habe noch eine andere Freundin von mir, die Amerikaner ist. Im Gegensatz zu der hast du dich glaube ich, als Wähler eintragen lassen, oder? Also du hast vor 4 Jahren... Nein, oder nicht? Nein, ich kann mich nicht eintragen. Du hast dich nicht eintragen lassen? Ich habe es mir überlegt. Was könntest du? Das ja, logisch. Ja, ich glaube, ja. Du hast doch einen amerikanischen Pass. Das hätte eigentlich schon gehen. Sie dann haben wir am Zoll gesagt, welcome home. Ah, immer, ja. Also, also musst du natürlich auch nicht durch die ganzen Prozedere und so ja, hören. Aber ich habe Schiss gehabt, wenn im Moment wissen sie nicht, wo ich bin. Also, Dummies. Ich glaube, sie haben nicht meine Adresse. Und wenn ich mein eintragen dann hätten sie die wahrscheinlich. Und so gar nicht das einzelne amerikanische Individuum haben, finde ich die grosse Massen Amerikaner eher bedrohlich. aber jetzt muss ich gleich stellen. Ich meine, ich habe Lori, meine andere amerikanische Freundin, hat ja eben irgendwie das Gefühl, sie hat noch nie gewählt und so. Und ich habe das Gefühl, das geht doch einfach nicht. Und dann bin ich dann und habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich für sie irgendwie mich schlau mache, wie das geht und wie man es macht. Ich glaube, inzwischen könnte es glaube ich, ein bisschen knapp sein, weil die Wahlen sind doch schon so etwa in 6 Wochen oder so. Okay. Und du auch nicht, ich bin ja schockiert. Meine Güte, jetzt, aber... Ja. Ich meine, sind wir ganz ehrlich. Also, ich meine, es ist ein ganz rechter oder ein rechter Wähler. Hä? Das ist ja keine Wahl, wenn man 2 Leute auswählen kann. Schon eine Wahl, das ist ein bisschen beschränkt. Ja gut, aber ich meine, sind wir ehrlich, also in den USA ist, so, ist ja glaube ich, so das Grundprinzip, das ist ja so ähnlich, in Deutschland ist es ja auch ein bisschen ähnlich. Man ist einfach das kleinere Nübel wählen. Gut, aber ich finde jetzt, der Barack Obama ist ja immer... Ich finde jetzt noch nicht. Ich glaube, der macht das nicht so gut auf Arsch. Ja, ja. Aber er ist immer schon recht... Also ich finde den okay. Ich meine, die Vorstellung, ich sage einfach, also... Die Vorstellung, dass... jemand wie du mit Romney irgendwie zu einem der mächtigsten Männer der Welt wird, ist irgendwie schon ein bisschen erschreckend. Also mit Romney ist es persönlich gar nicht so schlimm, aber die Partei, die hinten dran ist, ist natürlich ganz schlimm. Also laut dem Video, das jetzt am rausgegangen ist von seiner persönlichen Rede, ist persönlich, glaube ich, doch nicht so toll. Nein. Ja, es ist halt wieder aber was. Aber nicht so Partei, die noch hinten dran steht. Ja, was ich halt auch ganz schlimm finde, dass er halt wieder wirklich der klassische Vertreter ist von der amerikanischen Geldelite. Mhm. Also, das ist ja schon, das finde ich, wenn ich das beobachte, und auch wenn ich eben noch nie in den USA bin, tue ich das ja durchaus irgendwie mitverfolgen. Und der religiöse Fanatiker ist ja auch. Ja, das kommt dann auch dazu. Also, und ich meine, da sind Vize irgendwie, wie heisst der? Der Ryan. Wie? Ja, ist egal. Paul das Ryan. Ist Paul Ryan, aber das geht ja gar nicht. Also, das ist einfach. Mhm. Und eben die Vorstellung, ich meine, die USA ist doch immer noch irgendwie das mächtigste Land auf der Welt. Langsam holen Chinesen auf. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Weißt du wieso? Weißt du, wer für die USA bürgt? Die Chinesen sind ja selber schuld. Weißt du bei wem? Bei den Chinesen. Alle haben bei den Chinesen Schuld. Der Finanzplatz London gehört aber irgendwie zu 24% der Chinesen. Ja, aber ist egal. Aber die Vorstellung macht mich irgendwie schon, das macht mich irgendwie fertig. Also darum bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe gemeint, du hättest vor 4 Jahren schon gewählt. Nein, was mir dann schon überlegt hat. Philipp! Alle ändern doch nichts und schweißen verboten, oder wie? Stimmt, den Spruch habe ich letztes Jahr auch mal gehört. Ja? Oder habe ich das irgendwie auf Facebook gelesen? Übrigens, habt ihr das mitbekommen? Wisst ihr, was das ist? Ja, also, das ist ja, glaube ich, etwas vom Absurder, was ich letztes Jahr gehört habe. Die Lieblingsband von Paul Ryan ist Rage Against the Machine. Okay. Mhm. Hallo? Okay. Entschuldigung? Nee. Das steht doch Englisch. Das, ja, eben. Ja. Weißt du, in der Schweiz ist das ja. Englisch. Ja, also haben wir links wieder. Aber das ist so dran. Vielleicht versteht er nicht, was sie singen. Ja, vielleicht bist du irgendwie Killing in the Name of, ist für ihn vielleicht eine Hymne. So yeah. Killing in the Name of God. Ja, das ist ja so wie der Ronald Reagan Born in the USA zu seiner Hymne gemacht hat. Aber dazu mal, in den 80er Jahren. Übrigens meine erste CD, die ich gekauft habe. Wirklich? Born in the USA von Bruce Springsteen. Ich glaube, das ist nicht das Schlechteste, was als erste Szene. Ich habe meine erste Szene mit 16 gekauft. Also nicht im Sport. Ich habe erst mit 14 mit Musik angefangen. Also los. Ja. Ich weiss gar nicht, das wird jetzt mal. Ich meine, gut, ich habe natürlich noch Vinyl und MCs noch erlebt. Dort haben es andere Sachen gegeben. Eine von den Kassetten, die am meisten auf und ab gelaufen ist bei uns, die war eine Doppelkassette von The Wall von Pink Floyd. Okay. Sehr schön. Dire Straits, Money for Nothing, haben wir auch gehabt. Klassiker, sehr schön. Mag mir auch. Wie Original MC. Und da hatte ich noch eine vom Alan Parsons Project. Genau. Das ist natürlich die tiefste 80er Jahre. Naja. Ja, Philipp, also ich habe eine Hausaufgabe für dich. Du noch abchecken, ob das jetzt noch in diesen 6 Wochen noch möglich ist. Das wäre, also ich finde, also, müsste also schon. Weil alles andere. Ja, Zeit für Change. Ja. Nein, eben nicht. Unbedingt nicht. Aber ich habe oft den Spruch gehört von irgendwelchen Leuten, die gefunden haben, ist doch ganz klar, wer du wählst. Der, der jetzt neue. Bierbrauerei ein bisschen ausgerichtet hat, sondern der, der keinen Alkohol trinkt. Was nochmal? Ja, der Romney trinkt ja keinen Alkohol. Ah, ja, stimmt, der ist ein Mormon, gell? Ja. Oh Gott. Ja, eben, ich meine. Haben wir noch mehr, mal Nachbarn gehabt, Mormonen waren? Hat man aber irgendwie nicht so. Du, ich habe in Zürich wieder in einem Bärli zusammengewohnt, wenn er Freikirche war. Ehrlich, okay. Das war ja. Viel gesoffen. Nein. Also, das sind nicht grundsätzlich schlechte Menschen. Katholiken sind ja Bessi und so. Ja. Weil auch Murray Crack. Genau, ja. Es gibt doch so die lustige Geschichte, kommt man gerade in den Sinn. Christian, das weisst jetzt du sicher, ich gebe dir jetzt einfach so, ich spiele dir den Ball zu. Ich glaube, in der Fastenzeit haben wir kein Fleisch essen. Und das war wirklich so, dass man irgendwie... Dass nachher so der Papst gewisse Tiere so irgendwie Fisch, so. Ja, Fleisch. Fisch ist. Nein, aber und ja, Biber ist auch kein Fleisch. Und weil der Biber im Wasser lebt. Eben genau, ja genau, wie das habe ich ja, genau. Auch unsere Gänse. Haben wir es von dem letzten Mal drauf gehabt? Haben wir es von dem letzten Mal drauf gehabt? Zweite Folge. Oh, das mit dem Biber, genau, ja, das habe ich gemeint. Und auch Ente und Gänse, die im Wasser leben, ja, das ist nein, Fisch. Nein, ja, genau, ja. Das haben sie vor allem gesagt, dass sie sich selber den Bauch vollschlagen können. Also nicht logisch, egal, es ist vom Gang. Nein, das ganze Biber ist fast ausgestorben. Nein, nein, Biberschwänze sterben leider nie aus. Biberschwänze? Hä? Du bist immer das Biberschwänze? Nein. Ich auch nicht. Hängenfrische. Ah, ehrlich? Das sind Biberschwänze. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich okay. Absolut treffend zu wollen. Wieder was gelernt. Unglaublich. Wir sind wirklich Bildungspodcast. Ja, der X. Sonnengleiche. Ah, okay. Interessant. Sehr bildlich. Okay. Das ist gut vorstellen. Nein, also ich muss ehrlich sagen, also ich werde mir auch die Wahlen. Ich habe mir übrigens überlegt, ob wir echt einen Live-Podcast machen am 6. November. Von den Wahlen? Von den Wahlen. Es könnte aber ein bisschen schwierig werden, weil das ist, glaube ich, irgendwie eine ordinäre Dienstag. Ja, es ist eine Dienstag, aber um welche Zeit? Ja, in der Nacht. Ja, ich arbeite bis um 10. Ich muss am nächsten Tag arbeiten. Ist mir egal. Ich habe frei. Ehrlich, hast du frei? Dann müsste ich das vielleicht gleich noch. Wäre noch eine Idee. Ich mag mich erinnern, ich habe vor 12 Jahren. War das mal vor 4 Jahren ist der Obama gewählt worden. Mhm, zweimal Bush. Mhm. Zweimal Bush. Ja, ja, ja, vor 12 Jahren war ja die Geschichte in Florida, genau. Ja, genau, ja. Mit der Wahl. Genau, dort habe ich nämlich in einem Hotel gearbeitet, so 10, als Nachtportier, und habe dort so die ganze Nacht natürlich online die Wahlen mitverfolgt. Das war recht online? Spannend. Online? Das ist dann schon gegeben. Vor 12 Jahren hat es Internet schon gegeben. Es hat dann schon Internet gegeben. Ja, ja, vor 12 Jahren hat es Internet schon gegeben. Aber ja, das ist einfach ein Artikel gelesen. Ja, ich glaube, es ist wirklich. Nein, es ist nicht. Nein, es ist schon nicht irgendwie so videomässig. Es ist einfach so. Halt News-Ticker. Kindertext. Ja, ich weiß es nicht mehr im Fall. Also, ich glaube, es ist wirklich mit der News-Seite gewesen. Ja, wahrscheinlich. Nein, irgendwie so. Aber ja. Ich weiss, ich bin dann, oder kurz darauf Farbe, ja, ich bin dann kurz darauf Farbe, aber es sind die USA. Jetzt weiss ich noch. Wir haben so viele Leute getroffen, die es nicht haben können einsehen, dass jetzt der Bush-Präsident ist. Nein, es ist immer noch rätselhaft, ehrlich gesagt. Nein, es ist nicht rätselhaft. Es haben ja viel Geld in den Firmen. Nein. Und es ist jetzt in einen Wahlkampfunterstützer eingebracht. Also. Ja. Ja, die haben das geschickt gemacht, so. Alle miteinander, so. Ja, aber lassen wir das. Gut, die Wahlen. Aber wirklich, Philipp, ich bin enttäuscht. Ich habe wirklich gemeint, dass du wenigstens... ich bin auch enttäuscht. Aber in der Schweiz und so gehst du wählen und abstimmen. Wo wir jetzt natürlich eine super Überleitung zum nächsten Thema, nämlich kommen wir nämlich zur Lokalpolitik. Mhm. FUK, Freies Unteres Kleinbasel, Christian. Freistaat Unteres Kleinbasel. Freistaat Unteres Kleinbasel. Es ist, stehen Wahlen an, gell? Ja, ja, am 28. Oktober. Boah, okay. Immer noch kein Wahlkampf? Doch. Es sind jetzt 3 auf der Liste. Ja. Der Timon noch, gell? Timon und der Sammy von der Carambola-Sparte. Ja. Und jetzt machen wir Broschüren und die können wir die in die Briefkästen verteilen. Ja. Ganz einfach. Und jetzt, also ich bin immer wieder im Interview angefragt, ich bin im Südpreis gewesen. Ich muss auch mal arbeiten. Ja. Was ist das? Ah, das ist Gassenzeitung, gell? Ah, 20 Südpreis. 30 Minuten und Basel Landschaft. Okay. Also Basel noch nie auch ein Interview. So. Aber ja. Aufgrund von dem ist das der Südpreis. Nein, das ist aber nicht. Das ist nicht der Südpreis-Artikel, den ich irgendwie gesehen auf Facebook, wo du vorgestellt bist, so mit all den anderen zwei Exoten. Nein, das ist 20 Minuten. Das ist 20 Minuten. Dort habe ich ja, nein, das machen wir den Link, den schlagen wir nachher zum Maskott. Zuerst müssen wir jetzt das gleich noch schnell noch abarbeiten. Also das sind jetzt die dritten auf der Liste. Mhm. Die Wahl findet statt und ihr habt euch gleich jetzt entschieden, obwohl du letztes Mal noch gesehen hast, dass du eigentlich gar nie einen Wahlkampf gemacht hast. Homepage und so ein Smartvote-Profil. Das ist einfach wichtig, dass wir da schauen. Und Aber ich meine, hast du auch wirklich jetzt so irgendwie so ein Strassenfest geplant, irgendwie an der Feldbergstrasse? Oder? Es gibt eine Wahlparty am Tag vorher hier. Es gibt eine Wahlparty, ja. Okay. Wann ist die, wenn? 27. Oktober. 27. Oktober, das ist ein Samstag. Das ist ein Samstag, ja. Aber dann ist eigentlich Sport zum Abwerben abstimmen, weil du musst ja ein bisschen... Ah, oh, gut, nein, wir können am Sonntag... Wir können auch an Turnen gehen, das kann man, das habe ich... Jeden Tag am Mittwoch musst du das Zeug reinschmeißen. So, 50 besoffene Partygäste gehen zu Urne am Sonntag drauf haben. Das wäre... Bin ich fertig. Das wäre doch irgendwie so, geh jetzt gleich schnell nachschauen, 27. Oktober, dann habe ich Ferien. Dann habe ich Ferien. Ja, und das ist ja, das ist ja der September. Nein, am 27. Mal habe ich tatsächlich Ferien. 27. Oktober, ja. Das könnte unter Umständen. Nein, dann bin ich eben gerade weg. Ah, ja. Ich mache immer noch Ferien. Ich mache noch Ferienpläne. Nein, nicht kiffen. Meine Ferienpläne sind nämlich so, dass ich mir überlegt habe, ich brauche einfach vor allem einen Tapetenwechsel, meine Ruhe. Und ich wollte einfach schlafen, essen, lesen und vielleicht irgendwie Film schauen. Und wieso muss man da irgendwie weit reisen und viel Geld ausgeben? Jetzt bin ich irgendwie dran, irgendwie ein Ferienhäuschen in der Schweiz zu suchen. Habe Zeug gesehen im Händlerbuch, auch Kanton Luzern. Das heißt, bist in einer Stunde. Ah, du hast eins? Also, Mutter. Ah, ehrlich? Wo? Ja, du auch? Also meine Mutter. Wo ist dein wo? Im Wallis. Im Wallis? Wallis. Ja, im französischen Wallis, fast im Goms, aber auch Wallis. Okay. Tun wir nachher. Ja. Besteht da die Möglichkeit, das zu verdienen und so? Verstehe. Sehr gut. Wunderbar, mein Problem gelöst. Im Wallis habe ich eigentlich nicht unbedingt wählen, aber wenn man so hohe Steuerrechnungen bekommen hat, dann Strom kann ich sparen. Strom ist nicht. Also Generator. Egal, ja. Film schauen ist einfach. Ich muss einfach können. Es ist nicht mehr, ich kann... Es ist sehr abgelegen, es ist sehr ruhig. Ehrlich? Bei ihm wärst du nicht mehr Dörfli. Also... Dörfli. Einkaufsmöglichkeiten, wie weit? Mit dem Auto, 40 Stunden. Oh, nein, ohne Auto. Ich weiss nicht genau, wie lange es geht. Nicht, okay. Aber schon, nimmst du rauf. Okay, wir tun das noch, wir sind völlig am Abschweifen hier. Meine Ferienpläne interessieren den Wick jetzt niemand. Wenn die nachher spektakulär sind, kann man im nächsten Podcast über die Ferien im Wallis berichten. Wie du dann fast vom Bär aufgefressen worden bist. Genau, oder vom Wolf angefallen. Oder ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man von einem durchknallten Walliser verschossen wird, ist höher, als dass man von einem Wolf oder von einem Bär zerfetzt wird. Okay. Was hat der Freistaat unter das Kleinbasel für eine Haltung zum Wolf, wenn ihr da irgendwie ein Blatt? Ist da nicht so das Thema? Wir sind hier weder bei dir noch bei den Menschen, sind wir da für eine Begrenzung der Einwanderung. Ja, okay. Das hat der März zu regeln ein marktverzehrendes Gewehr oder andere Einreisehemmnisse. Ja. Jetzt aber gleich noch eine Frage. Jetzt Freistaat unter das Kleinbasel. Ich meine, ganz unproblematisch ist das ja nicht. Da könnte man ja auch relativ schnell so ein bisschen in die Rechtecke gedrängt werden. Hast du da schon dementsprechend irgendwie Reaktionen gehabt von Leuten, die das Gefühl haben, das ist ja fast schon ein bisschen... Nicht direkt, aber es gibt nach der Wahl eine Auswertung mit dem Nationalrat. Habe ich auch ein paar Stimmen von der SVP wählen können. Du meinst, wo sie das irgendwie nicht so verstanden haben? Wo die SVP die Stimmen geschmissen haben, aber denen noch mehr draufgeschrieben haben. Ja, das habe ich auch übrigens auch mal... Aber doch, es gibt schon. Ich meine, die Rechte weiss ja immer, am liebsten würden sie aus jedem Zimmer fast ein eigenes Land machen. Ja. Oder wer ist denn zu mir im Garten? Also was sie innerhalb ihrem Garten hat, ist, dann habe ich sicher da. Aber Leute, die das nicht so gleich verstehen wie ich. Ja, irgendwie musst du ja an ihre Stimme kommen. Aber wenn die mich wählen, dann dürfen sie mich schon wählen. Das heißt nicht nein, oder? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Nein, die dürfen auch differenzierter Meinung haben. Ja, also einfach nur die SAP-Liste reinschauen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und ich bin nicht prinzipiell für ein Land oder für eine Region, wo dann die SVP wieder raus müssen. Also umgekehrt, ja, wenn es der Fall ist. Ja, das stimmt. Aber das läuft und da sind wir auf Kurs und... Ja, auf Kurs, keine Ahnung, mal schauen. Prognose gibt es, oder? Ein Sitz wäre gut. Ja. Aber, und es könnte auch drinnen liegen, ja, auf 2000 Stimmen. Das ist ja durchaus machbar. Ich habe 901 gemacht jetzt im Nationalrat. Krass. Von dem her. Jetzt sind wir. Also, aber warte mal, aber das heisst, wir sind jetzt Dritte, also das sind. Ja, das ist Listenstimme und Parteistimme. Ja, genau, ja. Und also. Also nein, also, Personenstimmen. Ja, genau, ja. Das heisst, es wird zuerst mal auszählen, wie viele Listenstimmen du hast, und dann wird geschaut, wie viele Sitze du zu gut hast, und dann wird geschaut, wie viele Wähler aus der besten gewählt. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und das ist für alle, die zuhören, das ist das Stadtparlament von. Also in Basel gibt es ja nur ein Parlament, also es gibt ja kein kommunales Parlament. Das wäre ja ein bisschen bescheuert. Basel-Stadt, also ist einfach ein Parlament. Und Riechen hat ein eigenes Parlament nochmal, aber die sind auch im Kantonsparlament, also im Grossrat. Basel besteht aus drei Gemeinden, oder? Basel, genau. Riechen und Bettigen. Ja. Bettigen ist so klein, eigentlich hat es schon, und es wird aufgeteilt in verschiedene Wahlkreise nach Anzahl der Leute, die dort wohnen, die dort abstimmen. Und in Bettigen hast du im Prinzip einen Sitz, weil die müssen einfach einen Sitz haben. Ja. Auch wenn es eigentlich 10 Leute wären für einen Sitz, die haben einfach einen Sitz. Ja. Und Riechen hat etwa 20 anteilmässig und dann haben die drei Grossbasler, also zwei Grossbasler und ein Kleinbasler Wahlkreis, haben auch nochmal etwa 70 Sitz, 75 zusammen. Ja. Die sind ziemlich gleich gross. Ja, aber Stadt und Kanton ist da. Also aber doch halt ja, das ist Stadtentscheid, also Kantonsentscheid, aber das ist Stadtentscheid. Ja. Das ist auch wirklich, also das ist ganz selten so, dass es etwas nicht betrifft. Ja. Ja. Und das wäre geil, dann wäre ich Berufspolitiker, weil es geht auch Lohn. Ah, okay. Und hast einmal in der Woche mit, du hast einen Sitzung. Also hast du einen grossen Sitzung. Wollen wir ja jetzt die letzten ein, zwei Wochen ja, können erfahren, wenn man sich vor allem irgendwie so Tagesanzeigermedien reingezogen hat, dass es ja durchaus schwierig ist als Parlamentarier, ich rede vom Fall Mörgeli, auf der einen Seite die parlamentarischen Pflichten nachkommen und gleichzeitig auch noch die beruflichen Pflichten. Das ist übrigens jetzt, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt über die ganze Debatte. Das ist ja so, also, ich finde eigentlich, man kann ja wirklich darüber diskutieren, ob das möglich ist, Nationalrat zu sein und nebendran gleichzeitig ein 80% Pensum zu haben, jetzt im Fall Mörgeli an der Uni. Also so, ich meine, das ist schon mal tough. Also. Das gehe ich schon, denke ich mal. Aber er macht sicher einiges mehr für die Partei, als er wahrscheinlich für die Uni macht. Ja, ja. Mhm. Und dann musst du sagen, sorry, musst du 80% Pensum, wieso machst du es noch kleiner? Ja. Weil er sonst sehr offensichtlich seine Arbeit nicht mehr machen kann. Ja. Oder hätte es nicht wählen machen. Ja, aber das ist das Thema, oder? Also, und ihr jetzt, also eins in der Woche wäre eine Sitzung, du bist aber sicher auch noch, gibt es auch Kommissionen oder so, oder? Aber Kommissionen kommt schon, wenn du zu einer Fraktion gehört. Ah. Eine Fraktion ist ab 4 oder 5. Ja. Fühlt man dann wahrscheinlich auch die linksgrüne Fraktion an. Ja, okay. Dann müsstest du aber, die müssen wie sagen, okay, du bist irgendwie politisch auf unserer Linie, wir nehmen dich in unsere Fraktion auf. Also würde sie... Ich kann ausschließen. Aber ja. Was ist denn noch kannst du sagen, nein, okay. Ja, okay. Was haben wir, warte jetzt mal, es gibt vergleichbare Fälle in der Schweiz, zum Beispiel beim Nationalrat, sind nicht die Grünliberalen mal eine Zeit lang irgendwo... Sie ist schon Fraktionsstärke. Aber ich glaube, die haben sich irgendwo eben angeschlossen, um eben können... Ja, das gibt es immer. Wo, ja. Wenn du jetzt klein bist und keine Fraktion verspielst, ja, kannst du eigentlich zusammenfliessen. CSP ist doch auch so eine. Ja, oder ja. Bei der CVP ja. Irgendwie angelegt ja, genau. Ist oder so. Das, okay. Ja. Ja. Und es gibt auch dann so rechte Splitterparteien teilweise, die dann auch wieder SVP dabei sind oder ja, so. Ja, oder ja. Je nachdem. Also ja. Okay. Das ist schon nötig. Und das würde auch, da kommst du natürlich irgendwie so... 20, also 1500 so da, so glaube ich. Im Moment? Schon? Was? Mhm. Habe ich gemeint, habe ich mal gehört. Also ich bin ja nicht ganz sicher. Ist okay. Nicht 20% Job so. Ja. Ja, was aber ein Tag in der Woche ist. Aber das ja, aber das ist schon guter Lohn. Scheiße. 1500 ist auch finde ich. Also ja, das finde ich auch, ja. Also ich finde sowieso, also ich meine, ich finde Politiker müssen sowieso viel besser bezahlt sein. Ja, je nachdem. Aber auch nicht so gut. je nachdem, dann dürfen sie muss aber finden, man muss aber gleichzeitig muss dann sagen, aber keine Verwaltungsratmandate mehr. Ja, logisch, ja klar. Also du musst einfach, eben, also um das geht's ja. Also das ist ja, du musst ja unkorrumpierbar sein. Um das geht's ja. Genau. Es geht ja darum, genau, dass du eigentlich so viel verdienst mit deinem politischen Amt, genau, dass du unabhängig bist, dass niemand kann kommen, hey, da habe ich halt da irgendwie noch 100'000 genau. Und aber das ist im Moment der Fall. Also das ist nicht schlecht. Also ein Nationalrat bestimmt irgendwie. Obwohl gleich, weißt du, wenn du die Schweiz anschaust, dass der CEO von der SBB oder von der Post mehr verdient, also fast dreimal so viel verdient wie ein Bundesrat. Das ist ja noch nicht lange der Fall. Also ist es so ein bisschen. Das sind alles Firmen, die in Bundeshand sind und sie können eigentlich bestimmen, wie viel die verdienen. Wenn die gerne einen Preis stellen für 1,5 Millionen, dann machen sie halt auch. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Also 1,5 Millionen als. Also vor allem, was machst du? Also, ja, in Basel gibt es ja Leute, die verdienen noch mehr. Also einiges. Rosch und Martins, 40 Millionen. Ja, ja, klar, ja. Ja. Das ist aber Privatwirtschaft. Also ich meine nicht, dass man nicht auch irgendwie über Löhne in der Privatwirtschaft kann diskutieren kann, aber die Pharmaindustrie als Privatwirtschaft bezeichnet, finde ich ein bisschen wohlwollend. Ja, das stimmt, das haben wir letztes Mal gehabt. Ja, genau, ja, das stimmt. Ja. Ja, das ist okay. Also wir sind gespannt. Die Wahlen sind am 28. Oktober. Vorher gibt es noch Abstimmungen am 23. Ja, das Wochenende. Morgen. Ah, das ist morgen. Morgen ist das Rätsitz. Ah, das auch genau. Morgen, ja. Stimmt, ja, das ist morgen. Rauchreditative und Musik und so. Ja, was haben wir noch? Ich muss sagen, die Abschaffung vom Eigenmietwert für Rentner. Ja, das ist aber ja so. Habe ich Nein gestimmt? Ich weiß nicht, was ich meine Stimme zum richtigsten. Oh, hätten das alle gehört, Christian, ich hätte den Satz Nein. Ich weiß nicht, was ich gestimmt habe. Also, ja. Ich weiß schon, was ich gestimmt habe. Aber ich weiß nicht, ob ich Ja oder Nein muss sagen, um das wiedergeben, was ich gestimmt habe. Ja, okay. So, zehn haben wir noch eine Abstimmung über den Verkauf von einem Quartier. Also es ist einfach so ein Gebiet, wo so alte, das sind so relativ alte Häuser, also das... Sie verkaufen ein Quartier? Ja, also das Land eigentlich für 20 Millionen, hallo, mitten zentral gelegen in der Stadt. Und das ist im Moment, also Industriestrasse heisst das, und das ist im Moment halt, und das sieht sehr viel billiger Wohnraum, sehr viel Atelier, Kleingewerbe und so, ist natürlich so eine linksalternative Hochburg und jetzt hat es... Sie haben eine Initiative lanciert, dass dort, ich glaube, mir ist sich, also ich muss jetzt peinlicherweise sagen, dass ich wirklich nicht ganz so gut informiert bin, aber ich glaube, dort ist mir schon bewusst, dass man das irgendwie, dass man dort etwas Neues bauen oder kann bauen, also, aber dass es einfach die Genossenschaftswohnungen sind und dass halt wirklich auch Rücksicht darauf genommen wird, dass es eben wieder Raum gibt, eben auch für Ateliers und Kleingewerbe und etc. Und so. Macht man das heute noch, dass eine Stadt ein ganzes Land verkauft? So Luzern schon, weißt du, wenn man irgendwie auf die einen Seite Steuern senkt, aber irgendwie halt gleich zu wenig reinkommt und man nachher plötzlich merkt, Scheiße, wir haben irgendwie doch irgendwie Defizit und dann ist man irgendwie um jeden Rappen froh, wo man nachher und so wird. Ja. Nachhaltigkeit ist noch nie eine von unseren Stärken. Nein. Und das muss man natürlich schon sagen. Also Luzern ist natürlich auch schlussendlich eine doch sehr konservative Stadt. Also, auf der anderen Seite ist dort dann aber auch zu monieren. Das ist schon interessant, dass eben schlimmerweise, das kannst du so, das weißt du besser als ich, bei Wahl oder Abstimmung gibt es ja die Wahlbezirke, ich meine, das wird es auch hier in Basel geben, also da kannst du wirklich schauen, es ist ein klein Basel gewählt worden, vielleicht sogar noch spezifischer definiert, das gibt es Luzern natürlich auch mit ihm in Neustadt und weiss man, bla bla. Und das Schlimme ist aber tatsächlich, dass in diesen Quartieren, wo vor allem jüngere Leute wohnen, dass die aber auch immer permanent die niedrigste Stimmbeteiligung haben. Und das sehe ich aber auch in meinem Umfeld, Leute, sagen wir mal so Mitte 20, 30, die können weder wählen noch abstimmen. Also, und das ist wirklich dramatisch. Also, umso rechter ist man gerutscht. Und das ist schon, also das sehe ich schon als, das ist natürlich das Hauptproblem. Also ich denke jetzt für Luzern wird jetzt die Abstimmung jetzt dem Wochenende auch ein bisschen Bewährungsprobe sein, ob es die linksalternative Szene oder ob es wirklich so halt der progressive Teil von der Stadt für einiges Mal schafft, auch wirklich die Wähler zu mobilisieren, dass sie auch wirklich gehen wählen. Also, ich bin gespannt, wie das rauskommt. Das ist genau das Problem. Also, haben wir letztes Mal bei der Wahl auch viele gesagt, dass sie fast nie wählen, aber jetzt sind sie mal gegangen, dass man bekannt hat. Das ist ja wirklich, also ich meine, das ist auch... Das ist eigentlich aber auch das Gute an so einer Aktion, wie du machst. Also, weil, sind wir ehrlich, das ist ja utopisch, irgendwie die Vorstellung, dass irgendwie Freistaat unter das kleine Basel sein Wahlprogramm je wird einmal können umsetzen. Also, in 100 Jahren? Ja, vielleicht. Ja. Wir leben dann alle nicht mehr, wenn es denn das überhaupt noch gibt. Aber egal, aber wenn es schon nur darum geht, irgendwie eine gewisse Klientel dazu zu bringen, irgendwie an Wahlen teilzunehmen und vielleicht irgendwie eine gewisse Sensibilisierung für eben solche demokratische Prozesse irgendwie können. Was muss denn auch klappen, dass man nicht frustriert ist? Kann man mal wählen, dann ist nicht auch gewählt worden, man nicht wählen. Ja, das kann natürlich auch sein. Auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja so jetzt interessant, aber das ist natürlich auch ein Thema für sich, zu sehen, was mit den Piraten in Deutschland passiert. Aber das lassen wir da mal auf die Seite. Gibt es jetzt Basel? Gibt es jetzt Basel Piraten? Okay. Ja, Kandidaten. Ah, haben wir ja schon. Haben wir letztes Mal davon gehabt. Wir müssen unsere Kadenz einfach ein bisschen erhöhen. Da ist die Vergesslichkeitsrate noch im Ganzen so krass. Zweite Podcast mit beiden und schon wieder oben. Schon wieder oben. Kater, zum Glück hat er Genau, ja. Ist also irgendwie ein Snacks oder so irgendwie. Ein paar Nüsse. Ich muss nachher übrigens ganz dringend etwas essen. Ja. Aber den vorher gibt es nicht mehr, oder? Doch, doch. Gibt es den noch? Ja. Ich habe gemeint, als ich letztes Mal gekommen bin, gesehen, dass der eine ausgeräumt war. Ja, dann hat es gerade gut wieder gewechselt. Ah, okay. Das gibt es da oft. Ah, okay. Dann können wir es immer wieder mal. Okay. Ja, Essen, ja, es ist Herbst. Herbst. Philipp, vielen Dank für den Wink. Ja, ist dein Ding schon leer gekommen? Ja. Die hat Philipp leer gegessen. Ich habe dich gewarnt, ich habe gesagt, ich esse jetzt alle weg. Das ist auch extrem schnell gegangen, extrem schnell gegangen. An dieser Stelle kann man... kann man durchaus Werbung machen für Kambli, Brezeli, oder wie sind die angeschrieben? Brezeli. Das echte Emmentaler Brezeli. Es kommt doch noch etwas Gutes aus dem Emmental. Ja. Aus dem Emmental gibt es eigentlich noch gute Esswaren. Ja, voll. Naja. Ich höre einfach sonst nicht gut. In Bern habe ich... Trubschachen. Aber ich glaube, wenn wir es nicht von dem letzten... In Bern war ich oder habe ich Landjäger gekauft? Ja, Landjäger. Aus dem Emmental. Aber ich habe ein bisschen zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich nicht mehr, also seit es die schnelle Verbindung geht von Luzern auf Bern, fahrst du ja nicht mehr über Olten, sondern dort das Kriegstrasse, oder was war das gewesen, irgendwie, fährt man ja nicht mehr durchs Entlebuch. Also das kennen wir natürlich nicht. Zug. Nein, Zug, natürlich. Ja, also logisch, Zug. Ja, genau. Ja. Seitdem fahre ich nicht mehr durchs Entlebuch und Zemmital. Weil früher war das eigentlich ziemlich genau gleich schnell. Du konntest direkt durchs Entlebuch und Zemmital fahren, es war eine Stunde 15 km, oder über Olten mit Umsteigen, es war 5 Minuten schneller. Und das ist... Aber seit Jahren nicht mehr durchgefahren. Ja, aber Zemmital ist wirklich sehr schön. Also, das Entlebuch muss man meiden, aber Zemmital ist auch schön. Aber eben Essen, es ist Herbst, also ich muss ja auch sagen, das ist so auch so eine Zeit, wo ich merke, dass mit irgendwie Vegetarier werden, wie ist denn das wird einfach schwierig, das wird einfach schwierig, obwohl ich an der Stelle muss sagen, ich glaube schon, die Welt wäre eine bessere Welt, wenn wir bedeutend weniger Fleisch würde essen. Leider. Ist oder wirklich so. Besseres Fleisch. Also ja. Besseres dafür ein bisschen weniger und Fleisch, wo man weiss, wo es her ist. Ja. Genau, ja. Und das haben wir zum Glück. Nur so nichts, wo man angefahren hat und dann nachher Pfeffer draus macht oder so. Oh, das ist schon gut. Ja. Oder wo halt wirklich auch also abgeschossen wird und wo du weisst, wo das kommt. Und obwohl es ist ja anscheinend, ist das ja, glaube ich, schwierig geworden mit dem Wild in der Schweiz. Also, weil das, ich glaube, das meiste Wild, das wirklich in der Schweiz geschossen wird, geht, glaube ich, direkt an Beizen. Mhm. Und kommt gar nicht im Handel, kommst du, glaube ich, fast nur... Kommst du aber nur so neuseeländisches Zeug über und so? Nicht, also, was das Wildsauer du gebraucht hast, ist ein Elsass. Ja, das hat es wieder gegeben, der Herbst. Oh, so, und das ist auch wieder eine Connection. Okay. Das ist schon so, dass du eine Connection haben. Ja. Also an der Stelle kann ich da sagen, so wie es dort gibt es bei euch auch irgendwie mal im Herbst ein Wildessen. Ja, ja. Da erwarte ich jetzt aber definitiv eine Einladung dazu. Ja, das kann das sich machen. Was haben die so? Also ich habe ja, das ist ganz lustig, ich bin, meine Eltern haben eigentlich nicht so eine Affinität für Wild gehabt. Das ist wirklich erst viel, viel später gekommen. Als Kind haben wir nie irgendwie Reh oder Hirsch oder so gehabt. Ja, nicht. Überhaupt nicht. Das ist dann irgendein, ich weiß gar nicht, wie das gegangen ist, aber vor so 10, 15 Jahren hat das dann irgendwie angefangen. Und seitdem haben wir auch ein traditionelles Wildessen. So, ja, genau. Ja, da gibt es schöne, feine Hirschschnitzel und Maroni und Blaukabis oder Rotkraut, wie sagen ihr? Rotkraut. Nein, das ist herrlich. Was ist letztes Jahr? Letztes Jahr haben wir von der Wildsauce gesehen, mit Kotelett. Ja. Ah ja, das war lustig, Wintergrill. Ja. Wir haben im Winter auf dem Balkon den Grill angeschmissen und dann eine schöne Nacht und dazu ein Steinpilzrisotto. Das ist sehr schön. Grossartig. Gulasch gibt es bei uns oft. Ja, Gulasch. Gulasch sind grosse Fälle. Wild so Gulasch. Ja, Wildschwein-Gulasch. Ja. Das ist und vor allem dann macht man selber gemachte Spätzle. Ja, mache ich auch. Es ist ja so einfach zu machen. Es ist Spätzle, ja wirklich das ist toll. Es ist einfach das Problem, also wir sagen ja bei uns, wir sagen Knöpfli. Das ist eigentlich das Gleiche. Das Problem, das ich einfach habe, ist, ich denke, es ist eigentlich total easy zu machen, nur es ist einfach eine verdammte Hurensauer. Nein, es geht. Ehrlich? Ich habe so einen Blender. Da hat das so drin, so ein Mixer. Okay. Dann kannst du das alles schön drin mixen und dann versaust du nur noch ein Brettchen, wenn das dann drin ist. Ah, du machst. Aha, okay, also jetzt kommen wir schnell. Also, ich mach's mit dem Brettchen. Du machst mit dem Brettchen. Okay. Ich habe so ein Ding, wo ja, du über die Pfanne tust. Aha, dann also du hast so ein Metallteil mit Löchern drin, wo du auf die Pfanne tust, wo das Wasser kocht. Da ist so ein Plastikding, wo du nachher fast den Teig rein tun. Du musst da drüber reiben. Du musst Parmesan. Dann tust du so kurz ein paar Minuten, bis sie abschwimmen. Du musst sie abschöpfen Und was ist denn die Sauerei? An diesem Metallteil oder wie? Ja, das ist dann einfach voller Teig. Und du hast natürlich die Schüssel, die voller Teig ist. Und du machst es im Mixer. Du machst den... Ja, so einen Blender. Okay, also das ist ja ein Mixer. Blender ist das Mixer. So ein Mixer mit Behälter rundherum. Okay. Nein, ich tue den immer, ich rühre den, bis er Blasen wirft, wie das so schön heisst. Oder? So. Ist natürlich schön. Wirklich mit der Holzkelle so. Aber es ist eben, ich meine, was ist es? Es ist irgendwie Wasser, Eier, Mehl. Das ist es eigentlich schon. So. Ich mache so eine Mischung zwischen Grieß und Vollkorn. Ich habe noch nie gemacht. Machst du rein Grieß? Nein, rein, also ja, das Knöpfli-Mehl. Ja, genau, das ist ja Grieß, ja. Glaube ich. Oder nein. Es ist mehr so eine Weiss-Mehl. Ja, aber es hat, glaube ich, Grieß an. Ein bisschen schon, es hat einfach so eine grenige Konsistenz. Ja, genau. Nein, aber also zum Machen ist es schnell, aber es gibt so ein bisschen Sauerei. Ich habe es erst gerade notfallmässig mit Zopfteig gemacht, das ist auch gegangen. Okay, ja. Das haben wir zwar besser geschmeckt. Kochen machen. Und der aber wirklich auch also schön mit Anken oder Butter eben. Schön. Und ein bisschen im Ofen noch. Und, nein, musst du eigentlich mal unbedingt. Das nein, ich mache eigentlich immer. Ich mache einfach Wasser, kochen lassen, Butter ein bisschen und dann das Zeug reinschnäfeln. Du siehst ja nachher, was sie auch noch gibt, was sie auch noch gibt, ist Methode, die nachher noch so noch ein bisschen anbraten. Ah, so. Das gibt es dann, wenn wir es wieder aufwärmen. Ja. Genau, das ist da gibt es auch bei der Familie in Bünden noch eine zweite Tradition, die ich sehr lange nur mit meinen älteren Brüdern hatte. Inzwischen sind das alle männlichen Bünder Familienmitglieder, das heisst... sind wir zu vierten, mit meinem jüngeren Bruder und mit meinem Vater. Nämlich ein Blut- und Leberwurst-Essen. Ah, okay. Sensationell. Ist etwas gewesen, wo meine Mutter hat, glaub, noch gerne Blutwurst hatte. Das habe ich nie gegessen. Mein Vater, glaube ich, irgendwie bei... ist eigentlich lustig, wieso ich mache dann eigentlich mit dem Blut- und Leberwurst-Essen. Ich habe eigentlich in Erinnerung, dass er es aber nicht so gerne hatte. ist egal in der Phase. Ich habe das natürlich immer super eklig gefunden als Kind. Ich habe Blutwurst, also es nie gegessen. Das heißt, ich habe einen im Herbst, das heißt, ich habe voll geil gefunden. Blutwurst finde ich schon noch. Also, und dann muss ich, und dann bin ich vor, das ist es auch, das ist locker, das ist... Ja, das ist etwa 15 Jahre her, würde ich mal schätzen. Bin ich mal eingeladen gewesen und jetzt geheißen, schau, es geht aber Blut und Leberwürste. Und ich so, ja, okay, gut, ja, Blut und Leberwürste. Habe ich eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr gegessen gehabt. Und das ist eine Delikatesse, sondergleich. Ich habe es wirklich, das ist aber auch ein super, also, so wie ich das heute noch koche, ist genau gleich, wie das Rezept, wo bei dieser Einladung irgendwie, gebraucht wurde, respektive, wo ich dort gegessen habe. Das ist nämlich, du tust, das ist ja total simpel. Du tust Zwiebeln so grob schneiden, also so ein bisschen so, vielleicht nicht gerade ganze Ringe, aber so halb. Also, du tust sie schöne Anken andünsten, dazu Äpfel mit andünsten, dann mit Rotwein ablöschen, ein bisschen Bratensauce, ein bisschen Salz, Pfeffer, das ein bisschen köcheln und that's it. Das ist sehr gut. Ah, das ist Wahnsinn. Das ist eine Genussexplosion, sondergleichen. Und ich kann wirklich... Wild und Rotwein. Ja, Wild und Rotwein. Das ist was ich natürlich auch sehr gerne habe, ist Kümbel. So im Rotwein gekocht, dazu eine feine Polenta. Ja. Ah, das ist Polenta ist auch wieder so etwas, wo als Kind ist es das nicht, wie du hast ja meistens in der Lage nur eine große Polenta bekommen. Machst du mal selber und dann hast du eine Wunderkarte. Ich habe übrigens, also ich bin ja, ich habe sehr gerne die sehr grobe Polenta, muss ich sagen. Ja. Und in dem Laden, wo ich regelmäßig einkaufe, weil es einfach der Laden ist, der am nächsten von meiner Wohnung ist, nämlich irgendwie 2 Minuten von meiner Haustür, gibt es eine 7 Minuten grobe Polenta. Unglaublich. Okay. Du tust 50-50 Milch und Wasser aufkochen, ein bisschen Salz drin. Wenn es aufkochen, Polenta drin, abdrehen und dann noch ein paar Mal rühren und 7 Minuten später das ist das Ding fertig. Weil meine Erfahrung war eben, mit Polenta eine Stunde lang und dauernd rühren und dann hast du nachher die gemeingefährlichen Blasen, wo nachher irgendwie Polenta irgendwie auf den Arm und ins Gesicht irgendwie spritzt. Und du... Im Ofen. Was? Im Ofen. Wie? Polenta im Ofen. Ah, im Ofen. Was? Ehrlich? Ja. Und dann machst du nicht Tomaten oben drauf und so. Dann hast du wie eine Pizza. Aber du machst nicht Polenta im Ofen. Du musst Polenta gleich machen. Das ist ja mit den gefährlichen... Nicht so lange in der Innere. Also, vor allem, du musst es dann ganz durchmachen, oder? Es gibt ja schon. Also, ich glaube, also, dass die schneller geht, das ist, glaube ich, eher neuer. Ja, das ist, glaube ich, so ein Couscous, der so vorkommt. Ja, ich weiss nicht genau, was es ist. Oder irgendwie so eine genmanipulierte Maissorte, die... Extra schnell Polenta macht. Polentisiert. Ja, das ist also, das finde ich sowieso jetzt wieder schön. Jetzt ich habe gern, also der Sommer ist super, weil da ist ich sehr viel Salat, was ich sonst nicht so viel mache. Mhm. Also wo dann irgendwie so einen Salat so nur mit Feta und Tomaten und allem Wüsten, so eine Hauptmahlzeit ist. Was aber schön ist im Sommer, ist wieder wirklich eben so irgendwie so ein Eintopf irgendwie, also, oder eben so Goulash und einfach so eingekocht ist. Und genau. Und dann kommst du eben dann heim im Herbst oder im Winter und dann hast du den Eintopf oder das Gulasch gemacht und dann schmeckt es nach dem Gulasch noch 2 Tage lang in der Wohnung. Statt nach faulendem Abfall wie im Sommer. Ja. Das ist schon schön. Das Gulasch ist eben jeden Tag am besten. Ehrlich, ja. Okay. Wenn es so lange überlebt. Ja. Also, am Anfang ist es auch gut, aber so ab dem 2. Tag ist es richtig geil. Ja. Wenn es 2-3 Mal nochmal aufkommt. Naja, ich mache das, wie gesagt, das ist natürlich auch, als jetzt gerade bei mir, als Ein-Personen-Haushalt. Zum Beispiel, es geht auch so, wenn es vorher kam, wenn wir das, ist das schon in der Aufzeichnung? Nein, ich glaube, das war in der Pre-Show. Das mit dem asiatisch Kochen und den grossen Portionen. Das Problem gibt es ja auch in ganz banalen Sachen, nämlich zum Beispiel Kabis oder so. Ja. Riesig. Oder auch Sellerie ist auch so etwas, was irgendwie. Das mal kleine so Knollensellerie gibt. Das ist ja schön, das ist so ein Monster-Dinger. Und du musst überlegen, was mache ich jetzt mit dem Sellerie? Sellerie kannst du recht lange aufbewahren. Ja, das stimmt schon. Aber gleich. Nein, dann mache ich auch so ein Gulasch mit Kabis und so. Und das ist einfach im Winter. Eben. Das sind 3 Tage nacheinander. Und es wird immer besser. Also, an dieser Stelle will ich noch hinweisen, wieder mal hervorheben, das einzige gute Fertigprodukt Stocki. Ja. Wo in diesem Zusammenhang auch immer wieder daherkommt, wenn man nämlich noch Gulaschreste hat. Keine Spätzle mehr oder Knöpfe, dann kann man schnell einen Stocki dazu machen. Stimmt, ja. Stimmt. Ja, nein, finde ich auch. Also, das ist wirklich das Beste. Ich meine, es ist eigentlich völlig absurd, dass man Pulver nimmt, ein bisschen Milch und Wasser und es schmeckt wirklich herber. Gut, musst du also das selber gemacht, also ja gut. Musst du musst einfach auch mit Nüssen aus dem Fett. Ja, ja, genau, noch ein bisschen Butter drin und ja, so. Das ist das. Aber das ist gerade ein gutes Thema, weil... Können wir einen Podcast machen, so ums Essen. Das könnte man immer machen. Ein Rezept nach dem anderen. Genau. Aber das ist wirklich noch ein gutes Thema, weil es ist ja so, ich weiß gar nicht, mal auf der Webseite von Mikroanalyse, wo ich wieder mal etwas posten musste, glaube ich. Ah, der Podcast. Morgen. Die Dort könnte ich jetzt korrigieren, weil dort steht ja noch in meinem Profil angehender Student Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften. Inzwischen bin ich. Auf das können wir schon noch zukommen. Aber was ich jetzt merke, ist, ich brauche noch so ein paar Tipps für so Fertiggerichte, die irgendwie nicht ganz so grusig sind, aber gleich schnell gemacht sind. Das ist ein interessantes Thema. Ja. Weil ich, also, aber das mag ich wirklich nicht mehr sehen, was ich halt, shame on me, in den letzten paar Jahren relativ häufig so schnell gegessen, das sind so die fertig Asia-Nudelsoups. Ja, also wo du so, du hast einfach irgendwie so die Nudeln und dann hast du so zwei Bütteln, das eine ist Gewürz und das andere ist... Das ist komisch. Jedes Mal am nächsten will ich das wirklich da drin. Das ist irgendwie fett, ist das, ja, oder? Das hat auch je nach Temperatur andere Konsistenz. Atelier, wenn ich im Atelier am Arbeiten bin und dann habe ich dann meistens über Mittag keine Lust zum wirklich was kochen, ist mein Favorit. Da, so die frischen Ravioli, so Ricotta-Spinat, aber die frischen, die du dann so kannst holen. Und dann gibt es die Migros-Tomatensauce Arrabbiata, die auch so gefüllt ist, in so einem Beutel. Okay. Und die Kombination finde ich recht, die ist völlig okay, schnell etwas warm machen. Vor allem ist es gut, kannst du schnell die Soße warm machen im Wasser, wo du dann nachher. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin bei diesen frischen Ravioli immer enttäuscht. Schon? Nein, man muss schauen, welche das sind. Man muss eben ein bisschen die teureren nehmen. Das ist eben das Gemeine. Okay. Die billigen sind alle gar nicht gut. Die mit Limetten sind sehr gut. Ja. Und sonst du, Christine? Brot und Fleisch und Käse. Ja, das stimmt. Kalt halt. Es gibt manchmal brauchst du einfach etwas Warmes. Wird es nicht. Und auch Salat mache ich auch mal. Geht sehr schnell. Aber im letzten Jahr habe ich gar nicht so Lust auf Salat. Ich bin eben letztens einkaufen, das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie so Food haben, wo jetzt für meine Studentenzeit irgendwie, oder auch Studentenfutter? Student, ja, genau, stimmt. Studentenfutter. Und dann habe ich ja, ich bin dort durch den Laden gelaufen und eine Rösti habe ich noch gekauft, eine fertige Rösti. Das Gefühl, das ist ja, das ist das Ding, wenn du noch eine frische Peperoni drin tust und würzt. Nein, eine frische Peperoni in der Rösti. Ja, kannst du das reinschneiden, das ist wirklich noch gut, finde ich. So eine rote Peperoni. Nein, ich finde, drin und Speckrösti drin. Ja, ich kann mir eine Speckrösti kaufen. Das Gefühl, es muss schnell gehen und alles drin sein. Übrigens ist Speck mit einer der Gründe, wieso ich nicht Vegetarier werden kann. Ja, Speck ist einfach das Geil. Übrigens, was man beim so Wild und bei Herbstessen zu einem, habe ich jetzt noch nicht erwähnt, und eine meiner Lieblingsspeisen ist natürlich die Linsensuppe. Linsensuppe und dann irgendwie so Würstchen drin, am liebsten so... Ja, genau, das Emmentaler, wie die heissen. Sensationell, wirklich. Also Linsen auch. Linsen sind super. Mhm. Also mach ich auch. Suppe schlägt mein Herz ganz klar für Kürbis. Oh ja. Yeah. Das ist. Gerade letzte Woche hast du gemacht. Ja, da habe ich mal die erste gemacht. Das habe ich noch nie selber gemacht. Nicht? Nein. Ja, einfach. Bin ich auch nicht. Mal, ich kann es eigentlich schon mal gerne. Das Geilste ist, du musst Okay. Ich habe Orangensaft, nicht Blut, aber Orangen. Aber ach, das muss drin. Okay. Ja, und da kennen wir vor allem auch verschiedene. Also ich habe nicht so die oft gibt es ja so cremige Kürbissuppe, wenn ich mir so eine Rahmsuppe mit Kürbisgeschmack sind. Ich bin nicht so Fan, sondern die, wo dann wirklich so halt noch ein bisschen Rüebli und Herde kommt. Ah, dann gibt's so eine, das könnte ja, okay. Also mehr fast, also wirklich so. So eine Gemüsesuppe. Ja. Und dann nachher noch ein bisschen Creme fraiche Früchte untermixen und Koriander drüber schneiden. Ja. Das ist das, also okay. Also, ja. Wir könnten eigentlich auch mal... Wir kochen. Ja, genau. Ja. Gibt es alles bei noch nie gewusst. Stundenlang. Aber das geht dann wirklich, habe ich kürzlich Ketchup selber gemacht, 4 Stunden lang. Was? Das geht einfach ein Zeitlimit. Aber es ist herrlich geworden. Das ist schon sehr geil, jetzt auch. Ja. Dann sind wir gerade... sind wir irgendwie zu 4., 5. oder so, weil da ja schon ein Kollege aufgelegt, also am Nachmittag schon. Dann sind wir da gesehen bis um 7. und dann plötzlich haben wir von mir Hunger, so zu 4. Von wir gehen jetzt Pommes frites machen. Wir haben 2 Kilo Pommes frites gekauft. Nein, nein, wir haben 3 Kilo Herdöpfel gekauft. Ja, 3 Kilo Herdöpfel haben wir gekauft. Und 1 Liter Sonnenblumen. Wir haben auf 3 verschiedene Arten Pommes frites gemacht. Frittiert in der Pfanne, in der Brotpfanne anbrötelt und im Backofen backen. Und welche sind die besten gewesen? Es war alles herrlich. Alles auch gut gewesen. Und vor allem einfach und völlig vegan eigentlich. Ja. Es ist alles wirklich vegan. Herdöpfel, Ketchup, alles vegan. Und wir haben einfach das 4 Kilo Herdöpfel, 1 Liter Öl und 1,5 Liter Ketchup gegessen. Aber jetzt Ketchup, also selber gemacht? Selber gemacht. Was, aber ich meine, aber ich gehört ja nicht irgendwie so Fischsoße rein und so? Nein, ich habe Fisch wenig gegessen. Ketchup gehört Fisch. Nein, Mann. Ich habe sehr viele verschiedene Ketchup erzählt. Aber ist nicht Ketchup eigentlich ursprünglich so eine chinesische Geschichte? Das ist doch auch eine Ketchup. Ich habe dann nachgeschaut, man weiß es nicht genau. Wahrscheinlich irgendwie so Indien, China. Es ist so über England reingekommen, so ein bisschen, wahrscheinlich über Kolonien. Aber es ist eigentlich Ketchup an und für sich ist einfach eine Soße, nicht unbedingt Tomatensauce mit Zucker. Okay. Und seitdem, was ich gemacht habe, sie ist auf 1,5 Liter nicht gemacht, da habe ich 4 Löffel Zucker reingekriegt. Ja. Und das ist und es hat trotzdem eine gewisse Süße. Und es ist trotzdem süß. Ja. Es schmeckt wirklich wie Ketchup eigentlich. Es wäre einfach wie würzige Ketchup, normales Ketchup besser. Okay. Das ist voll geil. Ja. Also, das Rezept ist geil, aber das Ketchup ist verbrannt. Und irgendwo viel, oder? Ingwer, ja. Nägeli, Koriander. Ja, Koriander, ja. Und halt zweimal reduzieren, also aufkochen und reduzieren. Ja, okay. Und Basilikum frischen rein und gute Tomaten. Ist herrlich. Das sind so ein Spinner. Ja, ich habe so geil. Ich habe aufgerufen, dann habe ich das Rezept, dann bin ich einkaufen und habe 4 Stunden angefangen zu machen. Und jetzt gibt es schon Ketchup. Ja. Habe ich etwas Angst, wenn ich rausschiebe. Das ist übrigens ein sehr schönes Wort für das Verhalten. Prokrastination. Genau, ja. Wisst ihr, von wem ich das Wort gelernt habe? Von Max Gold. Max Gold? Ja, von dem habe ich das Wort gelernt. Es gibt übrigens auf Vimeo ein sehr schönes Video, das Procrastination heisst. So ein Animationsfilm, wo eben jemand aufzeigt, was eben Procrastination ist. Ist ehrlich gesagt bei mir ein sehr beliebtes Hobby gewesen, Prokrastinieren. Da habe ich so Podcasts gemacht oder irgendwie Musikvideos gemacht und sortiert. Anstatt irgendwie die Steuererklärung zu machen, das lohnt sich nicht. Habe ich müssen feststellen, weil die Prokrastination ist ein Open Framework zu schaffen. Sind wir jetzt immer im Rain schon mal genau. Nicht sagen, nein, nein, also... Dem, aber eben, ich habe jetzt in vorgeschrittenem Alter noch den Schritt an die Uni gewagt. Und ich habe jetzt die erste Woche gehabt. Angefangen hat es extrem super. Eigentlich kann ich ja nur Donnerstag, Nachmittag und Freitag sind meine Unitage. Also, wo ich präsent bin. Jetzt ist es so, dass aber in einer Vorlesung, Einführung in die Soziologie, ist fast schon in der ja, das ist super, das ist sensationell. Ich habe eine 4. Stunde zu Fuss. Und ich habe ja noch für ein Kunstmuseum, das ist gerade nebendran. Das heisst, ich kann entweder vom Museum nachher gerade in die Uni. Das Kunstmuseum ist schon im Kanken. Ja, genau. Ja. Und... Ah, stimmt. Und die Uni ist im Bahnhof. Ja, genau. Das ist, ich meine, für Leute, ich habe jetzt auch immerhin jemanden eine schon kennengelernt und die ist von Bern. Und das ist natürlich sensationell. Ich meine, du steigst aus dem Zug aus und bist in 3 Minuten bist in der Uni. Also besser geht es fast nicht. Also, jedenfalls bin ich extra im Geschäft, wenn ich arbeite, irgendwie angemeldet, ich müsste ein bisschen früher gehen, weil so die erste Vorlesung so wäre vielleicht noch Sinn machen, dass ich dort gehe, habe irgendwie im Vorlesungsverzeichnis nachgeschaut, okay, die ist um 2:45, da bin ich schon früher dort und dann schaue ich so nachher irgendwie und dann sehe ich plötzlich, ja super, jetzt ist im Vorlesungsverzeichnis die Zusammenfassung, jetzt ist 2:45 gestanden, wenn man aber weiter runter geht und wirklich so bei der ausführlichen Beschreibung ist 2:50. Das heisst, bin ich schon mal irgendwie für die erste Vorlesung bin ich schon mal einfach zu spät gewesen. Ich dachte, super, oder? Okay. Ja, egal, dann hat halt mein Uni-Abenteuer irgendwie am Donnerstag angefangen. Und ich glaube, ich habe es vorher also schon erwähnt, Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaft. Das ist ein sogenannter integrierter Studiengang. Das ist so eine Mischung zwischen Soziologie und Kulturwissenschaften irgendwie. Im Fachjargon. Und ich bin zwar wirklich kein Freund von Abkürzungen, ich versuche die immer zu vermeiden, aber an der Uni nennen das alle so. Und auch ich rede schon von dem, das nennt sich SOCOM, was ich mache. Sind wir auch schon mit auf den Tisch am Köpfen? Ja, das machen wir. Ja. Machen wir selbstverständlich. Ja, da wird Pöpperlet am Schluss von der Vorlesung. Das machen sogar wir. Genau. Erste Vorlesung, Donnerstag, Einführung in die Soziologie, das ist der zweite Teil. Erster Eindruck, die sind alle schweinejung. Unglaublich. Das könnten theoretisch meine Töchter sein. Extrem jung. Anteil Frauen, über den Daumen geschätzt, 80% mindestens. Das ist lieber doch das Falsche, glaube ich. Es ist Wahnsinn. Da sitzt in einer Vorlesung in einem Hörsaal mit irgendwie 200 Studenten und Studentinnen. Du schaust und denkst, dort hockt noch ein Typ. Das ist ja normal. Es sind fast nur Frauen. Oh nein, so hart. Sehr jung. Du, das hat seine Vor- und Nachteile. Nachteil zum Beispiel? Nachteil, dass es so viele Frauen sind. Keine Ahnung, was sonst noch so sein soll. Du hast es in deinem Vorhang. Ja, stimmt. Ja. Nein, also eigentlich, das ist eigentlich völlig egal. Also. Und dann bist du auch noch einfach der alte Weise. So genau, ja, da habe ich noch. Das war ja dann wirklich so. Ich muss ehrlicherweise wirklich eingestehen, dass ich ein bisschen nervös war. Weil, als ich das letzte Mal an der Uni war, das ist auch etwa, das ist, ja, 15 Jahre her, an der Uni Zürich, habe ich mal Kunstgeschichte und Germanistik angefangen. So, aus Wort Bologna wirklich nur für die italienische Stadt gestanden ist und nicht für irgendwie so eine komische Uni-Reform. Ist für mich also schon ein bisschen lange. Ich bin wirklich nervös gewesen. Dennis, und da habe ich, das wäre eben eigentlich ein Thema für sich, ich habe so gelegentlich komische Albträume. Und in diesen Albträumen ist es eigentlich immer so, dass ich im Traum von irgendetwas, meistens ein grosses Fahrzeug, das auf mich zufährt, sogar irgendwie hinterziehe, also zum Beispiel ein Lastwagen, fährt hinterziehe auf mich zu und ich kann dem nicht ausweichen, weil links und rechts seine Mauern sind. Und das ist mir wirklich schon mehrfach passiert. Und was ich dann irgendwie mache, ist, also mein Bett hat das steht nicht direkt an der Wand, sondern es hat so 50 cm Platz, dass ich dort runterhechte, in diesem Zwischenraum. Wirklich real. mir ist das wirklich auch schon mal passiert, dass ich dort runtergekumpelt bin und mir so die Nase angeschaut. Das ist Horror. Und funktioniert es für den Traum? Fährt es dann vorbei oder wachst du einfach auf? Ja, also jetzt am letzten, also die Woche war es so, dass ich dann nachher in diesem Graben untergelandet bin, völlig, also, und dann in mein Knie angeschlagen habe, das hat tierisch weh gemacht. Und ich habe trotzdem nicht unten noch so rumgerobbt, weil ich ja dem anfliegenden Gefährt aus dem Weg wollen gehen. Ich habe ja schon das Gefühl gehabt, ich habe mein letztes Stündchen geschlagen. Dann robbe ich dort so wirklich voller Schmerz und Herzrasen und Schweißausbrüche. Plötzlich merke ich, da ist ja noch meine Decke. Das ist ja mein Bett. Das war ja ein Traum. So. Jedenfalls, wirklich das Knie, tierisch weh. In der einen Wade hatte ich irgendwie wie eine Zerre. Und dann habe ich am Test. Mein Gedanke war, jetzt muss ich am nächsten Tag, am Nachmittag in der Uni sein. Und dann ist mir mit irgendwie so, noch nicht ganz, aber so ein paar Jahre mal irgendwie 40, irgendwie ist man zu den Eltern. Und zusätzlich kommt man noch so hinkend an. Da dachte ich, meine Güte, was vermittle ich da für ein Bild, ey. Ich habe aus dem Bett gehechtet. Ja, genau. Ich habe mich dann auch auf die Zähne gebissen und habe es dann geschafft. Der erste Tag oder Nachmittag war schon ein bisschen befremdend in dieser Vorlesung. Am Freitag drauf, dann hat sich das Ganze dann schon relativ schnell dann auch so ein bisschen relativiert. Ich glaube, die jungen Mädchen und die jungen Buben, die nehmen das relativ easy, weil es fangen ja alle an. Und ob man jetzt irgendwie 20 oder 36 ist, kommt dann auch so drauf an. Also, hat jetzt immer gut gestartet, aber die meinen das wirklich ernst, dass eben mit so irgendwie so easy peasy mal ein bisschen anfangen zu studieren und das erste Semester mehr irgendwie so ein bisschen einfach akklimatisieren, ist voll nicht drin. Also ich habe doch schon meine erste Prüfung am 11. Januar, das ist doch schon relativ gleich, dann muss ich dann noch ein Essay schreiben und bei der Vorlesung hast du noch so Tutorat, da musst du wirklich auf jedes Mal musst irgendwie so massenhaft Text lesen. Ich habe jetzt dann doch schon über 60 Seiten Text gelesen, plus noch so Fragen beantworten. Und also die darfst du zweimal fehlen, sonst kommst du keine Punkte über. Die Punkte, das ist ja Punkte, das ist so das Wort, das du überall immer hörst. Wie viele Punkte gibt es das? Punkte. Sie gibt das Noten. Ja, genau. Das ist geil, wenn so eine Studierkarte gibt, eine Cumulus-Karte, und dann sind sie da aufgeladen. Ja, genau. Ja. Was heißt, du willst das Geld? Wir haben das. So eine Studentenkarte. Oder mit so einem Strichcode drauf. Ja. Und dann kannst du auch Geld draufladen, zum Kopieren. Haben wir auch, ja. Okay. Ich bin sehr stolz. Also, und du hast alles online machen? Weißt, ich habe jetzt vorhin abgeschlossen, 06. Aber das ist auch Kunstschule, das heißt, das ist eh. Dann war es erst eine Umstellung auf Bologna-Zeugs. Und jetzt kann ich da online mich auch eintragen. Ja. Das fällt nach mehrmals Aufforderung von der Sekretärin. Ich sehe das jetzt endlich mal machen, habe ich es dann mal gelesen. Und oh, ich muss mich bis übermorgen eingetragen haben. Und dann habe ich mir zurückgeschrieben, was muss ich genau machen? Also weißt du, welche Kürze? Ja, du kannst wählen. Ja. Was? Aber kannst du, ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz, bin ich schon. Also wirklich tolle Karte, die ich jetzt hier habe, von der Uni Luzern. Und wir auch, eben, die kannst du nachher so... Zutritt, kannst du auch noch mit ihnen. Mit dem kannst du einfach kannst, glaub, kopieren, kannst du in der Mensa zahlen. Genau, also, das ist einfach die Lady im Prinzip. Genau. Also wirklich ein super Ding. Das ist auch gestaunt. Ich habe irgendwie... Ich habe sowieso alles auf den letzten Drücker gemacht. Das ist eher so eine spontane Entscheidung gewesen, so vor etwa 2 Monaten. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal da war. Bei Anis Gmodit habe ich es, glaube ich, schon gewusst. Und ich habe dann alles so auf den letzten Drücker irgendwie geschafft. Und dann gehst du dann irgendwann an die Uni, so ins Sekretariat. Und dann muss man dann auch noch persönlich, dann musst du sogar noch... wirklich das Matura-Zeugnis, also so wirklich in echt noch zeigen und so. Und bist du schon mal immatrikuliert gewesen? Hast du die Nummer nicht mehr gehabt? Mama, ich habe mich dann auch zu Zürich, das ist auch so lustig, mit Zürich habe ich noch exmatrikulieren, das habe ich irgendwie nie gemacht. Nein, ich habe einfach nicht mehr gezahlt. Also wenn du nicht zahlst, wenn du das Semestergebühr nicht zahlst, dann bist du eh weg vom Fenster. Dann sagst du, das ist mir egal, oder? Was du eh nicht studieren, studieren ist scheiße, das ist etwas für irgendwie Pussis irgendwie und Kacke, nein, egal. Da habe ich dann noch in Zürich noch das sogenannte Ex-Matrikel noch anfordern. Haben die mir aber wirklich prompt geschickt. Gratis und Franco, ist also nett gewesen. Wohl bei der Uni habe ich noch Strafgebühren müssen zahlen, weil ich spät war bei 150 Stutz. Ja, das ist sowieso also Anmeldegebühr für Herbstsemester ist irgendwie 30. April und 30. August. Wenn 30. August zahlst, dann 150 Stutz. Ja, wir haben auch die Briefe gehabt, dass man überhaupt reinkommt. Die haben diese Zahl 150 Stutz Preisgebühr. Ja. Und dann am Schluss musst du auch, also wenn du das Kunststudium fertig gemacht hast, musst du 300 Stutz Preisgebühr zahlen, also für die Diplombriefe. Also, ja. Also bei uns im Hyperwerk hat nichts. Ja gut, das Hyperwerk ist ja sowieso eher so ein bisschen Rudolf Steiner-mässig, oder nicht? Ja, Rudolf Steiner würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist nicht ganz integriert, dieses System. Nein, Hyperwerk ist super. Also. Nein, was ich auch sagen, dann gehst du noch durch das Sekretariat, dann musst du alles über die Zeugler zeigen und so, und eben alles nachliefern. Dann kannst du auf einem Stuhl Platz nehmen, so eine kleine Kamera dort, dann machst du zack und so, Foto. 2 Minuten später hast du die Karte wieder an. So geil, ich habe es super gefunden. Stimmt, im Zürich. Also wirklich, also schnell geht das. Ja, das ist also... Und auch, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so was so Online-Geschichten. Wir haben so wirklich so 3 Plattformen, die du irgendwie bedienen. Also in ein Studi-Portal und dann gibt es noch StudNet, das ich noch nicht ganz checke. Und dann gibt es noch so das OLAT-Portal, wo irgendwie alle Dokumente kannst gehen runterladen. Das ist, und vor allem, es ist irgendwie das Login und bis ich im WLAN war überhaupt in der Uni, das ist auch irgendwie ewig um 3 Tage gegangen, das hat mich am meisten genervt eigentlich. Ja, und die haben eine Papierflut, eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, also ich habe mir wirklich sehr schön, muss ich sagen, ich habe mich wirklich gefühlt, wir haben einen schönen Dropbox-Ordner eingerichtet, nur für die Uni und so, dass ich immer schön Zugriff habe. Und ich habe eigentlich auch gedacht, ich möchte eigentlich eher das Papier losmachen, aber denkst du, ich habe natürlich jetzt gestern die schon mal fleissig irgendwie ausgedruckt, irgendwie so 50, 60 Seiten, da finde ich so, aber ich muss mir da noch irgendwie ein neues System irgendwie... Kindle? Ja, eben, gell, das wäre, oder eben ein iPad oder so. Das kostet ein iPad dann. Lesen ist nicht so toll. Ja, das stimmt, aber wie viel kostet der Kindle? So 120 Stutz. Ah, ehrlich? Du hast auch PDFs. Oder 80 Stutz. PDFs kannst du auch drauf tun. Ist nicht ganz so ideal, wie wenn du so Text. Unformatierte Text. Ja, gut, aber es gibt aber noch so schöne, ich glaube, so also PDF Reader Pro, so, die kann schön, kannst markieren, verschiedene Farben, ja, kannst Notizen machen und so. Kindle, sehr gut. Also zum Lesen ist das super, kann ich sehr empfehlen. Also ich lese. Ich will einfach nicht drauf sitzen. Ja. Okay. Das habe ich mit meinem leider gemacht. Das ist nicht gemacht. Also das Ding kostet wirklich nur 120, das ist aber geil. Das ist aber ein kleiner als das iPad, oder? Ja, das ist relativ kompakt. Ja. Das ist aber gut, das kostet nur 120, das ist das Argument. Ja. Wenn du viel musst lesen. Aber ist es auch, also das ist schon aber auch WLAN-fähig. Ja, aber es ist halt, also ist das schwarz-weiß. Ich glaube, es gibt jetzt aufgemotzte Versionen. Ja, aber die haben also das ist aber nicht das Kindle Fire, oder? Ja, die haben nicht E-Ink. Ja, es ist auch mit E-Ink halt beschränkt. Also es ist schon primär zum Lesen gemacht. Aber du kannst schon ein bisschen drauf surfen und so. Nein, ich also wollte so es geht mir darum, kann ich dort zum Beispiel auch einen Dropbox-Ordner haben, wo ich all meine Uni-Dokumente habe. Also ich habe das kannst du machen. Und mit Kindle ist auch noch so ein Service, dort hast du so eine E-Mail-Adresse bei Kindle. Nein, das kenne ich. Ja, dann schickst du ein Dokument drauf und die hast du dann automatisch auch auf deinem Gerät. Ja, stimmt. Ja, genau, kann man so machen. Also ich habe ja, ich lese ja seit jetzt... mehr als ein Jahr Bücher eigentlich fast nur ausschließlich auf dem iPhone. Ja, auch mit Kindle. Für mich funktioniert das, also muss ich echt sagen. Und ja, von dort her kenne ich das mit diesen Dokumenten. Habe ich auch schon gemacht, so irgendwie so irgendwelche Sitzungsunterlagen aufgeschickt. Cool. Und, ich habe mir auch schon irgendwie ein Rezept drauf geschickt und dann im Laden in Kindle. Ja, was ich? Ich muss mal mehr Strom, wenn du mal das Ding also auf dieser Seite bist, wo du willst sein. Das ist ja das Coole dran. Was, wie geht das? Der braucht nur Strom zum Blättern. Ah ja? Und sonst ist es quasi eingefroren auf dem Bildschirm. Das ist eben das Tolle dran. Der ist nie aus. Zeigt immer das. Der läuft immer, ja. Also einfach eine Seite? Also. Ja, und sobald du musst Pixel austauschen halt, ja, dann kommt Strom und sonst nicht. Okay. Darum hält das Ding ja irgendwie einen Monat problemlos. Kannst du im Auto lesen. Ja, und keine Lichtunterleuchtung. Ja, genau. Das ist schon so, ja. Ah, das ist aber wirklich noch interessant. Ich bin ein riesiger Fan von E-Ink-Display. Ich will so einen für als Sekundärmonitor an meinem Computer. Ja. Kann man Kindle auch in einem Laden kaufen oder kann man das nur bei Amazon bestellen? Bei Digitec kannst du bestellen. Okay, muss ich gerade nachgehen, das klingt wirklich geil. Weil ich finde, ganz ehrlich, also das geht einfach nicht. Also den ganzen Scheiß müssen dauernd ausdrucken. Ja, also das kann einfach nicht sein. Also, ja, ich aber also, es müsste einfach möglich sein, dass du kannst markieren und Anmerkungen machen kannst. Ja, das kann ich machen. Und das kann die man kannst du dann auch synchronisieren und kriegst irgendwie als Mail. Ah, wirklich. Sehr gut. Wunderbar. Wieder, ja, das ist super, genau. Ja, das ist ideal. Jetzt bin ich an der Uni. Jetzt ist, also ich muss sagen, also das Unigebäude Luzern, das ist wirklich, also ist, das ist gut gemacht. Das war das ehemalige Postgebäude früher. Das ist, eben, es ist halt wirklich, es ist streng. Ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich irgendwie alles unter einen Hut bringen könnte. Es könnte ein bisschen schwierig werden, vielleicht muss ich das eine oder andere ein bisschen reduzieren, aber es ist einfach nicht mehr so, wie zum Beispiel heute am Samstagnachmittag nach einem Gig, nach einem VJ-Gig irgendwie einfach nur abhängen, sondern nein, da muss man irgendwie noch für die Uni noch lesen, weil sonst kommst du nicht mehr dazu. Ja. Ich schaue es mir dafür nächsten Monat von der anderen Seite an. Nein, willst du dozieren? Ja, dozieren, nein, es ist so ein Tutorat über Processing, also wie es kommt. Für Gestaltung da. Ja. Und dann gibt es glaube ich so einen Workshop und dann muss ich ihnen glaub, helfen, so ein paar Tage in den Monat. Das ist sicher noch lustig. Ja. Bei dir, Christian, alles glatt gelaufen am Anfang und so. Ich hatte erst einen Tag. Einen Tag, ja. Und das war vor allem Immatrikulationsfeier. Aber Immatrikulationsfeier? Hallo, Entschuldigung. Also ich meine, was ist denn das, was? Da werden alle begrüßt und es gibt Essen gratis und was? Essen? Die Tanzzentrale Restaurant hat also gemacht, hunderte von Schülern. Was? Also alle? Alle, die frisch arbeiten. Eigentlich alle, die an der Schule sind. Alle. Ich meine, ich vom ersten Jahr begrüßt das Bachelor erstes Jahr, vom zweiten Jahr begrüßt das Bachelor zweites Jahr. Nacheinander. Aber also jeder, wo, also alle, die der Uni Bern in... Nein, an der Kunststufe. Ah, nur an der... Ah, nur an der... Ah, okay. So. Das, ja. Ah, okay. Aber sie war 100 und sie hat Risotto. Okay. Die Familie auch. Ja, voll echt, nicht schlecht. Nein, die Schule macht gut. Ich habe mein Atelier im Progor in Bern. Ja, ja, cool, check auf dem Bahnhof. Hast du das schon vorher gehabt? Hast du das schon vorher gehabt? Nicht. Ist das schwierig, sie etwas reinzukommen? Das ist die Schule. Ah, das ist... Aha! Die Schule mit der Tätigerin. Ah, grüß dich. Ah, interessant. Ich war nie im Progor. Komm mal vorbei. Aha. Nächster Termin. Ja, es ist Progor ist eh noch ein guter Ort. Nein, also, anscheinend, ja. Ich war einmal da an einer Party und so. Nein, mehrmal. Also einmal eine Party und einmal schüchtern. So. Ja. Ich habe viel Atelier, das ist schon super. Und es ist ja auch... Eben, die Bern ist halt offen, so wie es 2010. Die haben das wollen verkaufen an ein Spital. Ja, ja, genau. Ja. Und dann war der Vertrag schon gesehen und dann hat es eine Abstimmung gegeben. Ja. Und das Volk hat gesagt, nein, das Bern soll das kaufen und denen zur Verfügung gestellt. Und die sind ja dann auch... Zuerst sind wir mal noch auf Kassel. Ja, und am Anfang gehen wir mal auf Kassel. Ah, genau, stimmt. Ich werde nächste Woche... Es war fertig und dann alle, die Zeit haben, können mit. Das ist noch super. Also alle vom Master jetzt. Ja. Und das ist noch super, um alle Leute mal kennenlernen. Und auch über die Sparte raus. Halt. Und Kassel ist gut. Ich habe ja für alle, die den Podcast gelassen haben, mit dem Max gemacht haben. Er war auch der Dokument da. Mhm. Wir haben davon gehabt. Ja, ich finde halt eh, dass die meisten, was die Menschen machen, ist eh scheiße. Ja. Das ist auch für die Kunst. Das ist ja. Und das haben wir denen so ein bisschen. Ja. Mit uns ist eher ausstellig, es sind aber nicht für Leute, die sich wirklich intensiv mit Kunst auseinandersetzen. Ja. Doch natürlich auch für die, aber es ist auch sehr populär. Ja, der Max hat ein bisschen von einer Eventisierung geredet. Die Eventisierung ist mir egal, aber ja. Die Sachen, die sie gezeigt haben, sind nicht so interessant. Ja. Also nicht, natürlich sind es interessante Sachen auf jeden Fall, aber ich bin eigentlich prinzipiell enttäuscht. Ja. Ich habe gedacht, es ist besser. Ja. Es hat viel so belangloses Zeug. Ja. Aber das ist, glaube ich, also, das ist eine riesige Ausstellung. Also. Und sie haben den neuen Besucherrekord, 860'000. Was? Krass, das habe ich auch immer noch nie geschafft. Ja. Junge, boah. Und ja, aber das ist halt toll mit der Klasse und mit den Leuten. Ja. Ja. Und du schreibst ja ein Drehbuch, das ist dein Plan für den Master. Mhm. Hast du da schon irgendwie unseren Zuhörern irgendetwas erzählt? Nein, ich habe jetzt noch nicht gemacht, ich will den Master machen. Ja, aber du musst ja irgendwie eine Idee haben, oder? Es einen Spielfilm geben, der ja. Mit uns hat Film ist oft so, es ist sehr, Filme sind sehr klassisch, sehr realitätstreu, oder sehr, sehr oft, die meisten. Und ich finde es wieder einfach zu wenig surreal schon oft, das gibt es natürlich schon. Aber irgendwie kann man die verschiedenen Ebenen von Bild und Ton noch mehr übereinander bringen und trotzdem eine Geschichte erzählen. Aber du machst ja eigentlich, also das Ziel ist ja nur, also ist das Drehbuch und nicht also der Film selber. Ja, aber ich denke, dass ich 2 Jahre ein Drehbuch habe. Ja, okay. Aber das wäre so die nächste Frage gewesen, so. Ich denke mal ein Jahr und 3 Wochen und dann geht es darum, mal, wie könnte man das umsetzen. Ja. Also, ja, braucht man Geld, wenn nur wie viel. Crowdfunding? Ja, keine Ahnung, ich habe noch nie viel gemacht. Ja. Weißt, ich weiss, Film ist aber pure aufwendig. Ich kenne es nur vom Theater. Theater ist viel einfacher. Ja. Ist einfach etwas anderes. Ist ein guter Aufwand. Theater ist ein guter Aufwand, ja, aber... Aber man ist immer so konkret vor Ort und macht es immer wieder. Und beim Film ist es halt, du hast am Schluss ein Produkt, wo du dann hast, fertig, im Theater musst du jedes Mal wieder aufführen. Ja. Das heisst, du schaffst einfach ganz Angst. Du hast natürlich auch ganz andere Möglichkeiten vom Ausdrucken. Ja. Aber das ist schon cool. Und dann mal schauen. Da kommt auch mein Albtraum auch vor, wo ich mein Schlimmsten sozusagen. Da ist hier Fuß gewesen. Und das Schlimme ist, dass ich auch nicht spielen. Der Traum hat aber angefangen, indem sie aufwacht aus dem Bett. Normal. Oh, das ist ganz schlimm. Das heisst, das ist ganz gemein. Ja, das ist ganz gemein. Das ist so perfid. Das ist eben schlimm. Das kenne ich. Das Phänomen kenne ich. Du stehst auf und dann wohnt die Familie bei dir in der WG. Die ganze die Alte. Ja. Und sie waren mega unfreundlich. Und ich musste dann ein WC hier oben im Keller bauen, dass ich überhaupt ein WC hatte. Ich habe aufs WC von der Familie. Und das Schlimmste ist, dann wache ich auf. Und dann fand er genau gleich an. Das war immer noch der Traum. Das Gleiche fand nochmal von vorne. Und das ist noch schräger. Und dann beim dritten Mal wirklich aufwachen, dann... Also was jetzt noch mal gesagt, ich muss das richtig verstehen. Also du bist in diesem Traum, bist du mehrfach verwacht, weil du geschlafen bist, verwacht? Nein, ich bin nicht verwacht, sondern im Traum... Also ja, aber im Traum? Im Traum bin ich aufwachen und dann ist aber der Traum weitergegangen. Ja. Das ist real, der Anfang ist real. Und dann, wenn du wirklich aufwacht, sieht ja alles genau wie im Traum auf. Aha, ja, ja. Dann denkst du so... Nicht schon wieder. Dann stehst du schon mal so auf und du musst... Das ist, glaube ich, jetzt L'Oreal, oder? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das sind, da habe ich auch, das ist jetzt ja bei meinem Albtraum, das ist ja auch so eine Durchmischung zwischen... Eben, das ist schlimm. Aber was ich, das, also dort ist ja, also dort, jetzt bei mir ist es so, jetzt in dem Fall, wo ich vorhin geschildert habe, ist es eigentlich ein wirklicher Traum und ich flüchte von dem im Traum und dann vielleicht verwache einfach und dann gibt es so eine kleine, kurze Zwischenphase, wo du nicht ganz schlüssig bist. Aber ich habe wirklich auch schon also Momente erlebt, wo ich wirklich zwischen Traum und Realität war. Also wo, wo ich eigentlich aufrecht im Bett gehockt bin. Und das war ja wirklich so, gewesen. Ich habe das auch so realisiert. Aber dass ich mein Zimmer um mich herum irgendwie völlig anders wahrgenommen habe, bis ich irgendwie gecheckt habe, hey, nein, ich bin ja wirklich jetzt im Bett, in meinem Zimmer, das ist alles okay. Also wo, wo du wirklich dem Zwischen, du so wie dem Zwischenraum irgendwie bist. Das ist... Das finde ich auch, das ist eben halt dann... Das ist wie halt auf gewisse Drogen, dann weisst du nicht mehr, was ist jetzt real. Total irritierend. Das ist, eben, und nicht wirklich das, was im Traum passiert ist, schlimmer gewesen, sondern einfach das, das immer wieder. Ja. Das Reale. Und es ist eben doch nicht real. Nein, das ist... Okay, also das wäre, das ist so ein bisschen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, ist so Zeugs, so, so, so, weißt du, wo du nicht weißt, was ist denn wirklich real. Nein, ja, genau. Sehr schön. Haben wir noch irgendetwas? Philipp, über Open Source reden wir jetzt nicht. Wir machen das nächste Mal ein bisschen Tech. Wir reden auch nicht über das iPhone 5, das ist mit euch sowieso langweilig. Ich tue mich jetzt auch nicht über das Update von iOS 6 beschweren. Aber ich weiß immerhin, mein alter Nate ist kaputt, jetzt habe ich iOS. Der Christian hat ein Smartphone. Ist glücklich. Unglaublich. Und? Aber ein Android. Ja, das ist egal. Erstens, das letzte Nachteil hatte ich wegen der Kamera. Genau, guten Blitz und eine gute Kamera. Und das hat jetzt 3000, 3 Millionen Pixel weniger. Was? Okay. Und ich kann sagen, ich habe doch schon vor 4 Jahren gehabt. Unglaublich. Aber es hat einfach ja, den Geist aufgegeben. Was machen so gerne die Menschen? Ja, aber ich meine, es ist mir, man muss sagen, ich bin, es ist mir zweimal in, einmal sicher ins WC gekommen, aber sogar zweimal ins Wasser. Also was ist das Neue? Nein, nicht das Neue. Also, okay. Das ist schon lustig. Das passiert, wenn man WC fotografiert. Ja, jetzt einfach sagen. Das kann vielleicht auch noch schnell, das ist ja wirklich sehr, ist ja unglaublich. Also ich meine, ich frage mich ja, wie du überhaupt irgendwie... Aber eigentlich ist es mir ja nicht schleierhaft, wieso es so schwierig ist, mit dir Termin zu finden. Bei all dem Huren Zeug, was du machst, ist ja ein Horror. Nicht so viel, ich kann nicht rein, dass das mal so aufgezählt ist. Ja, also, nehmen wir jetzt, das sind alles aufzählen. Ich bin ja vor allem Lesen behalten. Ja, okay. Aber das ist dann irgendwie zweimal ins WC gehabt und... Nicht beim Fotografieren, also nicht beim WC fotografieren, das ja. Du musst einfach abmachen und auf die Heizung zum Tag, zwei Minuten später. Okay, was ist denn das für ein Gerät gewesen? Sony Ericsson. Hey, das sagen, ist auch im Fall. Auch im Fall. Dem Nathalie kennt man so eins. Ist auch ins Wasser. Kennt man so eins, könntest du das auch machen? Cybershop. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Es ist so ein Silbriges. So ein klassisches Sony Ericsson. Nein, nein, das ist ja speziell die mit der guten Kamera. Ah, okay. Das ist das mit der besten Kamera. Ja. Das ist bis... Das ist auch heute noch eine von der besseren Kameras. Ja. Bist du nicht zufrieden mit deinem Samsung Galaxy oder was immer? Nein, das ist nicht Galaxy. Ich habe jetzt wieder einen Kalender drauf, was ich vorher nicht hatte, weil es nicht mehr kompatibel ist. Das ist der grosse Unterschied. Aber ich habe jetzt keine Daten-Abo oder so. Der ganze Scheiß. Ich habe ja überall WLAN. Ja. Ich bin eh nicht so ein App-Fan. Ja. Das wirst du im Fall. Ich sage das. Ich finde auch, das ist... Nicht, ehrlich. Was ich nicht unbedingt das App... Was ich unbedingt will, das App ist... eine Flora Helvetica-App. Ich glaube, das gibt es. Das gibt es. Kostet aber irgendwie 25 Stutz. Weißt du, da kannst du wirklich halt mal die scheiß Pflanze bestimmen. Und das, kennst du das Buch, das Original, vorher Herbetik? Nein, nein. Das ist so eine Gesamtaufnahme von allen Pflanzen in der Schweiz. Ja. Kannst du dir vorstellen, wie dick das ist. So. Mhm. Also ist wirklich alles drin, aber halt wirklich halt dann machen wir ein gewisses System eingehen. Wie findest du so eine Pflanze? Und mit einer App kannst du halt dann eine Frage beantworten. Jetzt das, jetzt das, jetzt das. Genau. Ah, das gibt's. Das gibt es ja bestimmt für 25 Stunden. Das ist nicht schlecht. Ich träume schon lange von einer Webseite, die das gibt. Einfach von allem. Ja. Also ja. Wikipedia-mässig mit Ja-Nein-Fragen. So. Genau. Ist es ein Tier? Ja. Hat es drei Beine? Hat es zwei oder vier Beine? Vier. Aber weißt du, so kannst du wirklich auch brauchen und dann hast du dabei und dann verpillt das und dann kannst du es verpillen. Das ist aber wirklich eine geile Idee. So, super. Und am Schluss also was es, gibt, so. Was es gibt, das ist anscheinend total populär und ich habe das irgendwie... So, nein. Ich habe das irgendwie so in einer... gemütliche Runde, dann nehme ich auch abgeladen, das heisst irgendwie Akinator. Und das basiert darauf, dass du dir eine Persönlichkeit ausdenkst, das muss dann einigermaßen, das kann auch fiktiv sein, also du kannst auch den Homer Simpson nehmen oder so, aber du kannst auch den Barack Obama oder, also ich glaube es basiert, wenn ich das richtig gehört habe, verstanden habe, basiert auf Wikipedia. Und das stellt dir Fragen und die du kannst du immer beantworten und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute das wirklich herausgefunden werden. Aber es ist schnell, gell? Ja, ja. Maximal. Ja, ja. Das ist wirklich also das Spiel, wo man sich, eigentlich wie das Spiel, wo man sich ja. da ja, genau. die Stirn klebt, so einen Namen. Ja, genau, ja. Ja. Das ist genau so, ja. Ganz, ganz hässlich gemacht. Wirklich unglaublich hässlich. So mit einem, so, es ist so auf orientalisch, mit einem so ein bisschen wie... so. Ja. Nein, einfach so mit wie so Flaschengeist und so. Und wirklich ganz grusig gemacht, okay. finde ich nicht schön. Also, aber es ist noch witzig, also kostet eben 10 Franken. Also 10 Franken schon schlechter ausgeben. Ja, ich habe noch kein Geld für zum Essen. Ja. So eine würde ich jetzt zum Beispiel suchen und sofort kaufen. Ja. Es gibt schöne Sachen, es gibt wirklich also... Voll, ja. Wirklich, es gibt sehr schöne. Und eben auch so für Karten und so ist es dann schon auch praktisch. Nein, also ich habe schon müssen zu Luzern irgendwie. Letztes Mal hatte ich irgendwie so einen Ausfall auf meinem Hirn und habe eine Strasse, eigentlich eine sehr bekannte Strasse, nicht gewusst, wo die ist. Wir müssen auf Google Maps sehen, nachschauen, wo jetzt die in einer Strasse sagen, jetzt wäre ich, dass es ist, sonst lachen alle nicht zusammen. Nein, die kennen ja, das stimmt. Ja. Dass du im Pornokino arbeitest, wenn wir das noch, sonst was immer. Wir müssen sowieso nicht mehr 3 Stunden machen. Es haben die Leute noch mal, genau, auf das könnten wir vielleicht noch sprechen kommen, auf erste Reaktionen allgemein auf die ganze Mikroanalyse-Geschichte und so. Gewisse haben gemeint, es sei vielleicht ein bisschen gar lang und man sollte vielleicht ein bisschen zusammenschneiden und so. Also, nein, zusammenschneiden ist scheiße. Man kommt halt auf einmal los, denke ich mal. Ja, logisch. Wenn man sich dann dran los zum Arbeiten, dann ist ja Angst, dass man es wirklich... Zum Kochen empfehle ich. Ja, genau, empfehle ich auch. Zum Kochen abwaschen. Eine extra 4-stündige Folge, so zum Patent ist auf Ketchup. genau, ja. Das ist, Aber eigentlich kann man wirklich mal etwas, weil dann Zeit im Kochen. Mhm. Man kann ja dann über alles Mögliche sprechen. Das machen wir mal, genau. Und dann müssen wir sich mit dem Headset zutun oder so. Das wäre mit Funk. Ja. Natürlich edel. Nein, dann ist noch ein bisschen moniert worden, dass sich die Leute nicht vorstellen. Dort muss man sagen, dass eigentlich die Idee ist, dass die Podcasts, die ich bis jetzt gemacht habe, jetzt eben jetzt mit euch zwei und auch mit Max, dass das fortlaufende Geschichten eigentlich sollten sein, wo nachher irgendwie die Leute im Verlauf von diesen diversen Podcasts eben eigentlich sich selbst erklärend ist, was die machen und wer die sind. Also, und vor allem machen wir dann googeln, dann gehst du auf Infos. Ja, genau. Also, wenn du bei mir einen Kinderbuchautor findet, das bin nicht ich. Ah, gibt es einen Kinderbuchautor, wo auch Philipp gleichgeschrieben hat? Genau, gleichgeschrieben. Ehrlich, genau gleich. Ja, was soll ich mir aufzählen? Was Christian ist? Müller, ich kann sagen, ich bin nicht der Snowboarder, obwohl ich viel prominenter bin auf Google. Mittlerweile habe ich auch überholt. In your face, Elender, nicht lange Snowboarder. Das ist nicht einfach gewesen. Weißt du, ich kann, nein, also ich bin... Der Chef von Basel Kupferstich, wenn ich im Kunstmuseum ist, heisst Christian Müller. Okay. Ich bin jetzt Oberarzt im Museum, im Spital. Ja. Dann gibt es Christian Philipp Müller, der ist Moller. Ja, okay. Der ist auch in Kassel gewesen. Ja, okay. Es gibt auch nicht. Es ist irgendwie, also bei Namen muss man ja ehrlich sagen, entweder ist er total banale. Also wenn zum Beispiel Christian Müller ist so einer. Ohne jetzt da irgendwie, kannst du ja nicht. Aber das ist irgendwie auch noch cool. Also das ist so wirklich... Also so mit 20 ist dann wieder cool. Ja, also weil was sonst heisst, ist irgendwie Ignaz von Bode Anhalt oder so. ja. Das ist, ich finde jetzt mein Name, ich bin immer noch ein bisschen unglücklich darüber, dass mir meine Eltern nicht einmal einen zweiten Namen gegeben haben. Hättest du das? Ich habe ja. Wie willst du den? Nicht. Doch Marco. Oh. Oh nein, Christian Marco Müller. Wohl, Christian Marco Müller, hast du eigentlich das MM, irgendwie CMM? Du, ja, Philipp, zweiter Name? David. David. Ah, du hast einen zweiten, ja. Philipp so David Whitfield. Ja, ja, das ist jetzt sogar so berauschend. Nein, ich finde es nicht so. Nein, David lasse ich weg. Ja. Finde ich besser. Ja. Ich habe gar keinen. In der Schweiz funktioniert der Name. Ja, also, dass das niemand kann schreiben. Was, ehrlich? Ja. Das ist alles einfach. Was? Philipp. Philipp wird immer falsch geschrieben. Ja. Weil niemand kommt also auf, auf die einfachste Art zu schreiben. Nein, es gibt noch viele, es gibt noch viele einfacher. Ich habe schon gesagt, mit F. Ja, F-I-L-I-P. Das ist barbarisch. Das ist ein schöner PH. Das ist schon wieder so ein bisschen... Ich bin ja PHWH. PHWH. PhD. Bist du das auch? Nein. Weil ich immer noch nicht ganz genau weiss, was das überhaupt für einen wissenschaftlichen... Also mein Name ist noch lustig. Es gibt eigentlich, glaube ich, zwei Whitfields in der Schweiz. So zwei Familien. Und lustigerweise hat der Sohn von der einen Familie mit meinem Bruder zusammen die Lehre gemacht. Nein, ehrlich? Und das sind jetzt die besten Kollegen. Aber sie nicht verwandt, oder? Nein, sie haben Bienen und sehr von England. Nein, okay. Das ist recht lustig. Und sie wohnen irgendwie in, nicht einmal in Basel, also der andere ist irgendwie von... Es geht in der Bernregion oder so. Thun, ja, aus Thun. Haben sich irgendwie getroffen. Ja, Müller hat es einfach mehr als ein. Nein, das stimmt. Günther gibt es nicht so viel. Ich bin übrigens, das ist eben mir, ich habe ein Dilemma. Ich möchte eigentlich die Schreibweise von meinem Nachnamen von dem Umlaut, von dem Ü wegkommen und eigentlich UE schreiben. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich, es ist einfach einfacher irgendwie. Und ich finde es auch noch irgendwie noch ein bisschen hübscher. Das wurde Ü. Mach ich auch. Machst du, du machst auch mit UE, gell? Hast du das aber auch selber? Das ist nicht keine Regelung. Nein. UE ist genau gleich Umlaut. Also in der Bassstadt eigentlich. Nein, es ist einfach. Ich habe jetzt aber zum Beispiel schon gemerkt, dass ich bei der Uni schon den Fehler gemacht habe, dass ich es dort aber nicht mit UE angehe und auf meiner Legi steht es wirklich ein Ü. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass meine Unterschrift nicht mehr funktionieren würde, weil die auf dem Ü basiert. Aha, verstehe ich. Ja. Das ist egal. Das ist ein bisschen scheisse. Meinst du, würde das gehen? Also, dass ich meinen Namen geschrieben habe, auf Uenter? Nein. Du kannst ja eine handschriftliche Form haben und eine digitale, ja. Also eine schriftliche. Ja. Und die Handschrift ist ja der Unterschied ist ein Zeichen mehr, also wirklich lesbar. Nein, das stimmt. Text. Aber ich bin total inkonsequent. Ich, wirklich bis jetzt nicht wirklich, ich schwanke immer so hin und her zwischen UE und Ü. Also, ist auch gut. Ja. Mal so. Ja, das stimmt. Aber eben für alle, die jetzt irgendwie das Gefühl haben, ich hätte da meine Gesprächspartner zu wenig gut vorgestellt, können sie alle googlen. Genau, ich kann auch anrufen. Im Christian seine Nummer ist 079, oder 76, okay. Egal. Was ist noch? Sonst habe ich das noch nicht gestunt, wie viele Downloads es gegeben hat. Also doch irgendwie, glaube ich, von unserem etwa 80 oder so. Also ich habe von mehreren Leuten wirklich gehört, die sich das komplett angepasst haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank an dieser Stelle, dass es wirklich Leute gibt, die das auch hören. Das machen wir. Genau, ja. Das nächste Mal vielleicht mit Kochen. Oktober Wildfolge. Genau, ja, wir machen nachher einen Termin noch, das ist sowieso. Was ist noch, ich muss gleich überlegen. Nein, also das Feedback ist eigentlich wirklich durchs Band recht gut gewesen. Ich habe gestaunt, das Abenteuer ist so gut gestartet. Ich kann nicht ganz die Kadenz an den Tag legen, wenn ich das eigentlich mal geplant habe. Ich muss jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Ich würde aber sagen, auch wie wir letztes Mal schon gesagt haben, also die Geschichte mit euch können wir sicher weiterverfolgen. Das macht doch recht Spass. Ich komme ja immer wieder gerne auf Basel. Ihr habt viel zu erzählen, das ist super. Im Gegensatz zu mir gehe ich weder auf Schweden noch in die USA. In den USA ist Schweden das gleiche wie Schweiz. Genau, ja. Das ist anscheinend immer noch so. Ja. Dann mit Max würde ich auch weitermachen. Mit Max ist es leider auch ein Problem, dass es ein bisschen schwierig ist, mit dem Termin zu finden, weil er auch sehr viel beschäftigt ist. Ist aber auch, ist auch lustigerweise auch ein bisschen, hat er nicht direkt gelost oder irgendwie nicht. Ist aber auf der To-Do-List. Ist auf der To-Do-List. Ist komplett ein bisschen anders, viel so ein bisschen ja, intellektueller. Also ich versuche das. Das? Ja, das, der Max ist halt wirklich gescheit. Sie, der Max ist halt wirklich einfach ein Intellektueller. Ja, halt so ein klassischer Theater-, Kunstmensch. Ist ein anderes Format. Ich finde es super. Ich muss definitiv in der Rolle von dem, vom dummen Kommentator, wo irgendwie das Hirn am Räuchen ist und versucht, irgendwie mitzuhalten und ab und zu vielleicht mal einen gescheiten Einwand zu bringen oder eine doofe Frage zu stellen. Ich passe aus dem Niveau vom Interviewer an. Was? Ich passe aus dem Niveau vom Interviewer an. Ah, ja, genau. Ja. Ich bin ja nicht der Interviewer. Die Idee ist ja, dass wir stimmt, einfach uns, genau, ja. Ich versuche höchstens da den Haufen ein bisschen zusammenzuheben, um zu schauen, dass wir da irgendwie die mindestens 2 Stunden irgendwie können füllen. 2 Stunden finde ich aber eigentlich eine super Zeit. 2 Stunden, 2 Stunden ist gut. Also. Eigentlich könnten wir jetzt genau 2 Stunden machen. Also genau, ja. 59, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange, dass wir am Anfang noch nicht so... Das kann man ja auch einfach drinnen lassen, weißt du, als... ja, als einfach so, ich meine, das gehört dazu. Ja, genau. Du zählst ja eh nicht einfach so los, sondern unbewusst sozusagen, neben durch. Genau, ja. Das ist so, am Anfang 5 Minuten. Ja. Übrigens, ein gutes Intro müsste ich immer noch haben. Da müsste ich mal an meine musikschaffenden Freunde treten. Das wäre eigentlich auch. Oder du könntest ein Intro rappen oder so, Philipp. Das Intro-Rap. Wir haben ja Tonstudio-Rap. Das müssen wir auch noch mal genau. Achtung! Notiz an mich. 2 Minuten. Nächstes Mal reden wir über die Hip-Hop-Karriere von Philipp. Genau. Und seinem Duo, warte jetzt mal schnell, Lyric Kings. Genau. Du meinst Phil Sharp und wie heißt Sebastian? Bazard. Und der Bazard. Phil Sharp. Phil Sharp. Und der Bazard. Wie schreibt man das? Bastian, was schreibt man? Baz-Apostroph-Art. Baz-Art. Also mit A geschrieben? Mit A. Zweimal okay. Mit A. Okay. Ja, gibt's euch noch? Eigentlich schon, aber er ist jetzt gerade weg und ich bin gerade beschäftigt. Ich muss wieder mal hören. Mir ist im Fall letzte immer wieder mal die Ziele in den Sinn gekommen. Warte jetzt mal, wenn es dich fickt zurück irgendwie. Oder haben wir so einen ja, Track? Ja, doch, zwei haben wir. Das ist mir letzte Woche aus irgendeinem Grund mal in den Sinn gekommen. Ich glaube, das hat damit zu tun gehabt, wo ich meine Katastrophentag hatte und mich wieder mal ein paar Gouverne aufgemacht habe und gemerkt, dass ich total am Arsch bin. Ich glaube, jetzt funktioniert genau das. Katastrophentag hat es eigentlich nicht gestorben. Okay, aber wir wollen jetzt nicht so mit so negativen Vibes hier aufhören. Wir haben überzogen. Ja, aber dann würde ich sagen, dass wir doch an dieser Stelle die nette Runde beenden. Wir bedanken uns bei allen, die zugelassen haben. Es war schön mit euch, Christian. Tschüss. Vielen Dank. Ja. Schön. Damit das mit dem Warte, das geht nicht. So. Abmoderieren geht noch nicht. Abmoderieren geht noch nicht. Nein, ich kann einfach Schluss machen. Ich muss nicht so irgendwie künstlich da irgendwie noch. Ja, also, das war es mit der Mikroanalyse von Basel mit dem Philipp und dem Christian. Es hat wieder wirklich Spass gemacht. Wir kommen wieder. Hoffentlich mit einer nicht ganz so langen Unterbrechung. Aber wir werden jetzt gerade unsere Terminkalender vornehmen und einen neuen Termin fixen. Ja, und genau. Tschüss zusammen. Tschüss. So, jetzt haben wir es wieder.